wieder die alte Serie, immer wenn er Pillen nahm. Maxwell Smart oder was soll ich? Aber so smart bin ich nicht. Schon wieder hierher gekommen. Ja. Wir haben noch 5 Minuten. Draußen stehen noch Stühle. Batterie. Das Schlimmste wird heute sein, wenn es mir nicht mehr wehtut nach dem Talk. Das wird schlimm. Gefährlich. Musst du ins Bein abnehmen? Dann muss ich mir das Bein abnehmen, damit ich nicht mehr talken muss. Dann kommen die Kröten dran. Hamburg, wa? In Hamburg kann ich gar nicht mehr sein. So viel Wetterwechsel. Und Jung forscht. Das sind die bravsten Jungs, die ich kenne. Die sollten ins Fernsehen mit der Mutter. Wer mich so lange anhören kann, in dem Alter, der kriegt die Ehrenmedaille vom den Karlsorden. Aber manchmal ist es auch lustig, ne? So, sind sie alle da, ne? Fehlt noch die. Ja, wollen wir anfangen, oder? Ja. Vielleicht vergesse ich dann den Beinschmerz. Ich brauch dich nicht. Das sind Angebote, die kriegt man hier. Das ist eine gemeine Antwort. Wieso das denn? Naja. Ich lass keinen aus. Ich hätte ja meine Hände an. Deine Hände? Ja. Du wirst immer schlimmer. Ich hätte dir meine Hände anbieten können, den Rest kriegst du nicht. Gib dir einen Vorgeschmack, aber richtig. Dann müssen wir auch Reiki machen. Das Schlimmste, was man kriegen kann. Reiki. Der Schlüssel zum Ki. Reiki. Wilhelm Reich drin. Ja, ja. Die Verteidigungslinie steht. Ja. Vielleicht sagen Sie, dem kann es nicht so schlecht gehen, der lacht noch. Oder? Kommt noch her. Hättet ihr mich gesehen die letzten Wochen? Karlchen. Nee. Ja, Unfall auch, in Berlin. Hat er was Süßes da? Aus der Dusche gefallen. Sitzen heil hier. Das war eine Story. Das war Käfer Karl. Platsch. Das war filmreif. In der Hochburg der Psychotherapeuten. Hier, gell. 5 Häuser um mich rum mit Psychiatern, Psychotherapeuten. Das sind schon wieder 45. Naja, wir sind früh dran. Deutschland. Da ist auch noch ein Stuhl. Draußen gibt es keine Stühle mehr oder da hinten drin, glaube ich, sind noch welche. Da stecken noch welche im Gerät. Im Gerät. Ja, das sind ja 60 Stühlungen und noch 20 extra, jetzt sind wir 80 Leute hier. Ja. Endspurt vor der Verarmung. Ja, damit ich mir die Osteopathen leisten kann. Ich wüsste ja, wie es geht auch. Das kommt ins Geld. Jeden Tag eine Sitzung da. Was willst du mit dem Osteopathen? Ja, ich habe keine Paten mehr. Die sind alle gestorben. Die Paten? Ja. Ich bin ein Patenweiser. Patenkind. Kannst du mich adoptieren? Muss ich aus dem Osten holen. Könnte mich doch adoptieren aus dem Paten. Osteopathen. Und ins Testament. So, jetzt fangen wir an. Ja, grüß Gott zum Münchner Vorabend Oktober irgendwas. Oder vor die Wahl, jetzt gibt es eine Wahlveranstaltung hier. Also alle Unentschlossenen, ich wähle auch nicht. Darf auch nicht mehr. Gut. Nee, ich darf nicht mehr. Ich bin ja kein Deutscher mehr. Ich bin ausgemerkelt. Da musst du mal den Maut hier zahlen. Ja, so weit kommt der See noch. Über die Brücke aus Stachus. Hat den Hof. Stachalit. Was ist er? An Stachus erlitt. Nee, Stachalit. Was ist die Karlsplatz. So, jetzt fangen wir an. Ja, wer hat was mitgebracht? Was er mich schon lange mal fragen wollte. Ja. Was machst du nächstes Jahr? Machst du eine Reiki-Ausbildung? Da werde ich Jude. Lude? Jude. Nee, also Lude. Ich dachte Lude. Wir machen Sabbatjahr. Du musst erst mal wissen, was das ist. Nur eins? Ja, was soll das? Man fängt mit einem klein an. Okay. Und wenn es einem dann gefällt, weitet man es aus. Dann sabbatiert man. Sabbat man weiter. Das läuft schon wieder, ne? Ja. Sabbat weiter. Ich bin sabbatierig. Nächstes Jahr sabbatiere ich. Ich probier's mal. Ja, das ist doch gut so. Wie was? Du hast doch mal gesagt, du kannst nicht schlafen. Ich probier's mal. Ich werde mich wundern. Finde ich auch. Gibt es eine Wette, wo man wetten kann? Oh, die ja. Lotterie. Ich wette auch mit mir selbst schon. Ich habe schon gewonnen. Egal wie. Wenn ich wieder anfange, gibt es wieder Geld und wenn ich aufhöre, habe ich gewonnen. Gebe ich mir einen aus. Habe ich durchgehalten. Dann bin ich stark. So, noch irgendwas? Das war die Hauptfrage. Ne? Alle. Ja, noch ein anderer Zukunftsfall. Jetzt gibt es nur noch Pappbecher hier. Ne? Jetzt, ja, wir haben keine, wir haben jetzt also nur noch unten, Plastik. Unten drinnen gibt es noch die Tassen. Ich liebe Plastik. Ah, okay. Plastik ist gut. Ja, das klingt gut. Gut. Tja, fängt gut an. Euch geht's auch gut, ne? Genau. Ja, gut. Ja, irgendeiner noch eine andere Frage? Einer hat das neue Buch gelesen. Das Schwarze. Auch wieder nicht. Punkt. Ja, das habe ich schon das ist gelesen. Darum war es Punkt. Wenn ich mal einen Punkt mache, dann höre ich auf. Karl Renz Punkt. Ist mir nicht eingefallen, das war der Verleger. Ich hätte glaube ich nicht genommen. Punkt. Das für ein Titel, ne? Punkt. Aber hinter dem Punkt ist ja noch ein Punkt. Das ist ein Nebensatz. Also es müsste eigentlich ein Komma dazwischen. Da kommt ein Komma, Wort Punkt, ja, Komma wieder. Komma, ja. Und dann der Punkt. Punkt, Komma. Komma auf den Punkt. Ja, Komma auf den Punkt. Ja, Komma auf den Punkt. So, noch was von links außen. wollten unbedingt hier rein. Ganz schnell. Ja, die ganzen Menschen hier, die wollten unbedingt schon um 10 vor 6 hier rein. Und jetzt hat keiner eine Frage. Das ist immer so. Das ist unglaublich. Wenn sie da sind, haben sie wieder nichts. Alles vergessen. Ich auch. Ja, ihr habt doch irgendwelche Probleme. Mensch sein heißt doch Problem sein. Oder? Ja. Aber nur für den Fall. Man hat immer Probleme. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe mir gestern ein Video von dir oder von Ihnen, ich weiß nicht was. Von Sie. Von auf und davon. Auf und davon, genau. Und da ging es um Vorbestimmung. Das hat mich sehr verwirrt. Verwirrt? Ja. Ja, könnte einen verwirren. Was macht man dann noch, wenn alles schon da ist? Ja, das beschäftigt mich seit Jahren. Also dieses Thema, ich mache irgendwas und... Das ist sowieso scheißegal. War schon passiert, bevor du es gemacht hast. Oder so, ja. Ja, brauchen wir sich auch keine Gedanken mehr machen. Oder doch noch. Die haben mich gefragt, was soll ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Genau. Frag mich doch nicht sowas. Ja. Bin ich das Orakel von Delphi? Oder von Elfi? Nee, es geht immer darum, die Vorbestimmung bedeutet, das Potenzial der Zukunft ist hier und jetzt schon vollkommen vorhanden und das lebt sich einfach ab. Ja. Mehr nicht. Und immer wieder. Schaufel nieder. Gibt es überhaupt noch Zukunft? Es gibt hier aber kein Kümmert. Und Vergangenheit? Auch. Das Gleiche, oder? Alles gibt's. Gehört auch. Unendlich. Was gegangen ist, ist noch da und was kommt, ist schon da. Bist du da, ist wieder der Husten. Ja. Ja, die vom Ammersee. Wo sind wir denn? Am Ammersee. Am Ammersee. Ja, das ist wohl so nicht schlecht. Es ist weder gut noch schlecht. Aber das ist ein Hinweis auf möglicherweise Frieden. Da gibt es nichts zu machen. Kein Krieg zu verhindern, der eh schon passiert ist. Syrien ist schon kaputt, wenn es sein soll. Gewählt ist schon, wieder absolute Mehrheit. FDP ist raus. Ich meine, jetzt wishful thinking. Wie was? Was denn? Weder Zukunft noch Vergangenheit, Präsenz. Ja, da ist Leid weg. Da sind die Leid weg. Und ohne Leid kein Leid. Ja, gibt es keinen Schmerz mehr. Ja, ohne Leute keine Kirche. Wird nicht mehr geläutert. Das fängt alles von Zukunft, Vergangenheit und einem ab, der denkt, er könnte die Zukunft bestimmen. Da fängt Leid an. Also da, wo du denkst, du bist der Zukunftsbestimmer durch deine Handlung, die du frei entschieden hast. Und diese ganze Verantwortungsscheiß, das ist Leid. Und da sind die Leute draus entstanden. Die ganze Menschheit Leid. Weil jeder denkt, er könnte, hätte was ändern können oder was anders machen können. Hätte. Fahrradkette. Das war Wahlwerbung. Ja. Ich bin auch nur ein Mensch. Sobald du den Mund aufmachst, machst du Werbung. Ja, wir reden ja von, also jeder, der hier gekommen ist, möchte ja, weil er scheinbar leidet, psychisch oder körperlich oder in irgendeiner Form, weil es ihn gibt, möchte dem entkommen. Und ich biete halt eine Möglichkeit an. Und wenn da dieses, was auch immer Erkenntnis wäre, ist nur im Moment Leidfreiheit. Und das kommt natürlich wieder, weil du fällst immer wieder auf die Scheiße rein, was du denkst, du könntest. Aber du hast zumindest mal einen Geschmack von Leidfreiheit. Und dann ist das andere alles nicht mehr so, du wendest nicht mehr und mehr ab von den Möglichkeiten. Möglicherweise, wenn es die schon gäbe. Aber also so ein kurzer Stopp, ja, Haltestelle. So wie eine Droge dann, oder? Ja, es ist eine gute Droge. Du selbst, du bist die Droge für dich selbst. Deine Natur ist die Naturdroge. Also zu sein, was du nicht sein kannst, das wäre die Droge. Weil da gibt es kein Kommen, kein Gehen, da ist deine Natur ist Frieden an sich schon, fertig. Da kommt nichts, da geht nichts und mehr ist nicht. Und der Rest ist Leid. Und das ist die Hölle, die tägliche Hölle, die ist immer da. Da kannst du auch nicht entkommen, weil das ist nun mal deine Verwirklichung in relativer Form. Kein Entkommen. Da gibt es immer einen Putzi, der morgens wach wird und versucht, irgendwas zu tun, was schon längst passiert ist. Ja, und dann sich darüber ärgern, dass er wieder was verkehrt gemacht hat. Dass er überhaupt aufgestanden ist, war schon scheiße. Dass er die Augen aufgemacht hat, ist schon toll. Heute, Freitag der 13. Wunderbar. Ich liebe die 13. Die Todesnummer. Ja, super. Was ist daran schlecht? Gar nichts. Heute Morgen hat mich nur der Postbote um 8 Uhr geweckt. Mit dem Finanzamt Bescheid. Das wäre, aber das wäre schon eine Steigerung. Ja, musst du auf der Bank oder da ist, irgendwo gibt es noch was. Da ist eine. Ja. Wie sieht dann Veränderung? Es gibt sie, aber es gibt sie nicht. Wenn ich sage, es gibt sie nicht, dann wirst du mir schon erzählen, was es alles gibt. Aber es gibt es, aber das, was sich verändert, wird auch wieder verändert. Verändert. Keine Ahnung. Also nichts bleibt, wie es ist, immer weiter, immer ändert. Verendet. Kein Ende in Sicht. Du willst ja eigentlich Ruhe haben in diesem Spiel hier, aber den findest du nicht, wirst nicht finden. Eine Heimat, wo du Frieden findest, in einer sogenannten ruhigen Umgebung, wo du deinen Frieden hast mit deiner Welt, mit dir selbst, mit allem. Und den wirst du nie haben. Nur Christa. Du sagst mir da einfach, woher weißt du das? Du musst mir nichts glauben, ich sag's einfach. Du musst mir gar nicht glauben. Ich werfe einfach was raus und ob das einer glaubt oder nicht, ist mir eigentlich vollkommen wurscht auch. Ich bin nicht der Messias, will hab keine Botschaft oder des schlechten Geschmacks oder so. Der Duscho war früher, heute trinken wir Schibo. Alles, was man sagt, ist ein Konzept. Aber das ist ja der Hinweis, dass auch das ein Konzept ist und dass es alles fuck it all ist. Als Fakt. Schon wieder Steinbrück-Werbung, ja. Per. Perlusconi. Das ist das erste Mal, dass er was Anständiges gemacht hat. Das ist die wirkliche Aussage eines Politikers, weil das denken sie alle. Die denken nur an sich und ich fuck die ganze Welt. Weil da kommt vielleicht was bei raus. Die politische Einstellung. Genau. Tja. Ja, noch was mit der Veränderung. Ich kann nur präsentieren, das, was ich bin, das spuckt Konzepte aus, bis zum Geht nicht mehr, aber es kümmert keinen. Ist doch vollkommen irrelevant, ob es wahr ist oder nicht. Wer braucht Wahrheit? Warum muss es so sein, wie man es gerade sagt? Morgen redet man eh den anderen Scheiß. Mhm. Macht es einen mehr oder weniger, ob man jetzt recht hat? Manchmal schon. Aber nur sehr kurz. Habe ich festgestellt. Heute Morgen habe ich einen guten Witz gekriegt. Kriege immer vom Indien so ein alter Typ. Da ein Ehepaar geht ins Bett und der Mann hat eine Idee. Sagt, wer zuerst kommt, kann sich Schuhe kaufen. Das ist meine Idee. Für mich ist so ein Witz genauso relevant, als wie irgendeine hochgestochene Wahrheit von alles ist schon vorbestimmt oder irgendwas. Eigentlich liebe ich den Witz mehr, wenn du mich so fragst. Da ist echt Wahrheit drin. Wie ackert? Wer ackert denn da mit Viagra Nacht, Tag und Nacht? Oder? Ich habe es auch in Los Angeles über Prostituierte, die haben sich beschwert, weil Viagra machen sie ständig Überstunden und verdienen die Hälfte. Wahnsinn! Die ganzen. Die Amis. Die Ameten. Die Amis. Name und die Amis. Ja gut, noch irgendwas, wo ich. Ich werde immer. Man beschwert sich öfter, dass ich alles so nett witzig mache. Was so schwer ist. Streichen wir mal das Wort nett. Ja. Okay, mach mal Matt raus. Hier. Matt raus. So, noch Fragen. Lebst du von Fragen? Ich lebe von Fragen. Sonst musst du damit zurechtkommen, dass ich nur Antworten gebe und das ist auf die Dauer ein. Ich hau den einfach so raus und weiß gar nicht mehr, worum es geht. Oder wenn man es umgeht, ich gebe Antworten, dann müsst ihr die Frage stellen. Da habt ihr aber Probleme dann. Gib mir mal eine Antwort auf die Frage. Eine Frage auf die Antwort. Mach mal ein Beispiel. Du hältst dich jetzt raus da unten. Jetzt gehst du auf die Bank da hinten. Liegen. Da werde ich so da hin platzieren. Christa heißt. Ruhig. Deine treueste Begleiterin. Warum ja? Die muss ich kusch, kusch. Die macht sonst immer nur solche Bemerkungen. Platz, Sitz. Die liegt ja immer schon. Nee, nutzt gar nichts. Allein. Christa. So, weiter. Ihr habt alle bezahlt. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Ich zähle gerade mal durch. Das nennt man Gazing. Alle, die so vorher kurz mal Augenkontakt, die zählen einfach nur die Augenpaare. Und dann durch zwei. Warum könnte ich? Und dann, what took you so long to get the money out of your pocket? Ja, wenn ihr, ich mache nur sonst Spaß. Auch ganz schön. Ja. Wie ist es, wenn du so Entscheidungen triffst, dass du ein Jahr nicht arbeitest, kämpfst du da mit dir? Ich habe Tag und Nacht mit mir gekämpft. Ich habe mir mein Rückgrat fast gebrochen daran. Das ist hier wieder Testlauf. Wenn es mir nach den 3 Tagen jetzt besser geht, dann habe ich wieder ein Problem. Das ist schlimm. Und wenn dann Paris mir auch noch gut geht, dann ist wieder alles zweifelhaft. Nein, nein. Aber ich halte durch. Ich sabotiere. Na gut. Ich probiere es. Hallo. Hallöchen. Was war die Frage nochmal? Ob du gekämpft hast mit dir. Ich kämpfe gerade wieder. Ich gucke euch alle an und denke, soll ich das letzte Mal euch sehen? Schau meine Augen. Da muss ich dann schon das Lachen unterdrücken. Okay. Ja. Das erste Mal übrigens habe ich durchgeguckt, musste ich meinen Senf verändern. Ist doch bescheuert, ich rede Deutsch und dann machen sie aus Englisch ein deutsches Buch. Ja, was war damit? Über den Senf von dem Licht, dass du bist, dass du irgendwie beschönigt, dass du auf der Maruchara, also den Zitierung, ist das Licht gewesen. Nein, ich habe gesagt, dass das Licht, was man erfahren kann, man nicht sein kann, und das ist sehr furchtbar. Das ist furchtbar, weil da kam nur... Nein, dass es immer noch eine Illusion ist. Ja, Illusion ist das, ja. Ja, dass es einfach nur noch eine Erfahrung ist von Gewahrseinslicht oder das Licht des Berges, dass es alles Teil des Traums ist und auch das keine Heimat hat. Auch da ist nichts drin, ist alles leer. Genau. Fertig. Und das ist scheiße, weil bis dahin dachte ich, ich hätte meine Heimat. Junge kommen nie wieder und so. Ich bin jetzt im Licht verschwunden, ich komme nie wieder. Ach, früher mal. Ich habe keine Heimat. Ich bin wie Jesus. Ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt niederlegen kann. Das ist ja in der Bibel, in der Dings. Sogar der Sohn Gottes findet keinen Platz, wo er ruhen kann, also sein Haupt niederlegen kann. Es gibt keine Ruhe für dich. Wird es nie geben. Also die Ruhelosigkeit ist deine Natur. Frieden gibt es nicht, keine Ruhe, keine Wahrheit. Kein Zuhause. Das machen wir. Das ist schon mal. Das kann den Karl ganz schön fertig machen. Aber irgendwas hat. Das Knappe kommt schon wieder, oder? Das bringt's um. Was für Ding? Das bringt's um, was gar nicht da ist. Was? Das braucht Heimat. Unbedingt. Das braucht Heimat oder auch die Idee, keine Heimat ist auch gut für. Erleuchtet ist. Egal was. Das ist schon wieder am Knabbern hier. Ich habe nichts verlernt. Sei doch froh. Ich hab dich nicht vermisst. Nee, doch, ich weiß. Wie kommst du durch ohne mich? Nee, auch das bringt es nicht um. Es schafft sich immer wieder eine Idee. Auch daraus macht sie dann ein Konzept. Ja. Keine Chance. Sogar Andrew Cohen hat jetzt aufgehört, weil er eingesehen hat, er hat sein Ego immer noch nicht überwunden. Ja, sein Guru sein. Er ist jetzt einfach nur noch Sucher wieder. Er ist einfach nur wieder Sucher. Er ist jetzt ehrlich geworden. Er ist wieder Sucher. Das war das Schlimmste, weil er hat ja jetzt gemerkt, dass er sich selbst betrogen hat. Ja. Überlang. Das ist das Schlimmste. Er hat was gemerkt. Das verkündet er der ganzen Welt jetzt. Mal wieder. Oh Gott. Man sollte wirklich sabotieren. Oder sabotieren. Sabotieren. Sabotage. Ja, also kein Entkommen. Also ich kann auch hier sitzen und sagen, du kannst hier hinkommen, weil du das bist, ist auch wieder eine schöne Idee. Aber dann für einen Moment denkst du, ja, bin ich das? Fertig. Aber dann drehst du dich um, bist es wieder nicht. Bringt es auch nicht. Aber hört sich gut an, ne? Wo das Ich kommt, genau von dem Punkt, wo es andere herkommt, oder? Da kommt nichts. Da kommt nichts. Wo soll denn da was herkommen? Ja. Und wo soll es wieder hingehen? Das, was das ist, oder? Das, wie das ist. Erscheint, oder? Ja. Das ist genauso erscheint, wie das andere. Wie viel haben wir gehört, das Urfeuer, das dann einen Funken schlägt und der Funken kommt aus dem Urfeuer und zurück verschwindet es. Wunderbar. Der Ozean schafft eine Welle und die Welle verschwindet im Ozean. Und? Ja, das ist scheiße, hört sich gut an, kann man gut verkaufen. Aber scheiße. Ja, es ist genauso scheiße wie alles. Ja, ist doch super. Wenn die höchsten Wahrheiten mit den höchsten Osho-Lanken-Trilogien, die schöne Osho-Welle. Damit dann nichts heißt, nur es macht ja nichts. Ja, das ist ja das Schöne, es macht nichts. Es hat noch nie was gemacht, keiner braucht es, hat es je gebraucht. Alles nur für Unterhaltung. Warum nicht, ne? Denn was? Ja, warum nicht? Ein Augenblick immer. Meistens, wenn du dich am meisten ärgerst, unterhält sich das Sein am besten. Und sagst du, ach guck, es wieder. Ich habe Ja, man glaubt nicht dran, aber es ist echt, da ist immer etwas, was sich köstlich unterhält. Vollkommen. Das schmeckt nichts, aber das ist das Köstlichste. Diese Geschmacklosigkeit, die gar keine Idee hat von Gut und Böse, von Leid oder Nicht-Leid, die einfach köstlich ist. Die also kein Kostverächter ist. Die kostet alles. Es kostet ja nichts. Alles frei und umsonst. Und für nichts und wieder nichts. Ja? Aber warum gibt es denn diese scheinbaren Wege, ja, also die sich jetzt, sag ich mal, aus dieser Menschheitsgeschichte generiert haben? Jakobsweg. Bitte? Jakobs. Ja, aber ich finde Jakob am besten. Da ist einer sagt immer ja. Das ist so ein Assisi-Weg. Jakob. Ein Kopf, der sagt ja. Ja, sagen. Der akzeptiert alles. Seine ja, ja, ja. Ja, ja. Assisi war auch dann so. Sisi. Das sind die Jakobe. Und dann natürlich sind die für alle anderen sind die heilig, weil für die meisten kommt immer ja, nein. Oder kommt statt nein, ja. So positiv, positiv. Ich bin eigentlich nein, nein. Bei mir kommt ein ja. Oder ich bin nein Kopf. Neti, neti, ja. Das am ersten Abend. Ja. Wo soll das noch hinführen? Nee, sind die Wege nicht super? Alle Wege führen wieder nach Rom, aber keiner will dahin. Oder willst du nach Rom? Ich frage mich nur, warum dann scheinbar diese Wege proklamiert werden und scheinbar zu einer Verbindung gibt, dass Menschen in diese Wege gegangen sind zum Teil. Ne? Ja, das ist alles. Diese Erfahrung. Das ist alles Buddhismus. Failure, also Fehlwege. Fehlen. Man fehlt. Es ist immer umsonst. Also du kommst nie an. Das ist reiner Buddhismus. Der größte Versager zu sein. Alles probiert und nichts hat geklappt. Das ist Buddha. Und dann okay. Warum nicht? Geht man weiter. Dann daraus kommt, der Weg ist das Ziel. Unendliche Wege, aber keiner führt zu dem, was du bist. Weil du es bist. Nee, weil du dich nie verlassen hast. Wie kommst du dann, wie sollst du durch irgendeinen Weg dahin kommen? Warum entsteht scheinbar dann das Gefühl dieses Mangels, was ich versuche loszuwerden, dieses scheinbare Gefühl? Dir fehlt immer was. Es wird dir immer was fehlen. Du fehlst dir immer selbst. Was wirst du machen? Du willst dein Geliebtes wirklich mal umarmen, aber du schaffst nicht. Du willst dich immer kennen, aber um dich kennen zu wollen, musst du dich relativ machen. Und relativ ist Leid. Also ständig leidvoll, dich kennen zu wollen. Auch wenn du dich umarmen könntest, bedeutet es, gäbe es zwei. Schon wieder Leid. Also auch wenn der Weg zum Ziel führen würde, das Ziel wäre, dich zu kennen, dann wär ein Kenner und etwas Gekanntes. Was ist denn schon wieder Scheiße? Und wenn du es dann hast, dann hast du schon Angst, es zu verlieren. Scheiße. Also es ist immer nur... Das reicht nie, aber das aber reicht. Wir sind ja wahnlos. Wir? Wir sind wahnlos. Wer ist das? Das Tun oder nicht tun. Sonntag wählst du wieder. Das geht alles in die Urne. Tote wählen Tote. Dann heißt es Wahlurne. Ich habe keine Wahl. Das kommt schon aus dem ersten Konzept von Ich. Das ist schon zu spät. Haben oder nicht haben, braucht immer einen, der haben oder nicht haben könnte. Oder hat oder nicht hat. Das ist schon längst Kokolores. Aber es passiert trotzdem. Es passiert nicht, es wird erfahren. Aber macht dich die Erfahrung eines, der hat oder nicht hat, mehr oder weniger, macht dich das anders? Das ist mehr die entscheidende Frage. Wirst du dadurch vermehrt oder vermindert in irgendeiner Form? Was wäre die Qualität von deiner Absolutheit? Etwas, was mehr oder weniger sein kann oder eben immer ist, was es ist. Trotz aller Erfahrungen, nicht wegen etwas. Was wäre die Qualität? Friede. Friede? Ja, wo willst du denn kriegen? Du wirst sie nie haben. Wie willst du Frieden haben? Und was würdest du mit dem Frieden machen, wenn du ihn hättest? Würdest du ihn teilen? Was wäre das für ein Frieden, den man teilen kann? Geburtstagskuchen? Ein Lichtlein drauf? Weihnachten für immer? Ich und mein Frieden? Es ist immer die Frage, was machst du, wenn du erleuchtet bist? Feierabend. Was würdest du damit Feierabend? Nicht das Sabbat. Ende. Feierabend. Gehst du ein Trinken oder was? Feierst am Abend. Hoch die Tassen. Erleuchtungstrunk. Ja, die Frage ist mal, was machst du damit, wenn du es wirklich schaffen solltest? Ja, ich glaube, das ist diese Perplexität des scheinbar Erfahrens, in Erfahrung kommen, die du nicht dieses normal alltägliche Relative wiederfindest, da wieder rauszufallen. Rausfallen? Scheinbar diese Erfahrung dann nicht mehr. Der gefallene Engel will wieder rausfallen. Ich beschreibe einfach nur. Ja, ich sag nur, ich höre ja zu, das ist ja also schon wieder. Der Reinfall von Schaffhausen. Die Lorelei singt und ich will hier raus. Allein die Idee rauszukommen oder dass da rein und rausfällt, alles was rausfällt, ist schon wieder reingefallen, das ist was anderes. Es gibt nur Reinfälle. Wo überall drinnen und draußen ist, ist schon relativ drinnen, draußen, irgendwas, ist alles ein Reinfall. Die ganze Verwirklichung ist ein Reinfall. Du fällst immer auf dich selbst rein, unendlich. Du hast keine Chance, dem zu entkommen. Und die Fallen sind genauso absolut wie du. Und kein Entkommen. Der nächste Augenblick ist so perfekt als Falle gemacht von dir selbst, dass du unmöglich ist, dem nicht nachzugehen, dir selbst. Das ist ultra perfide. Du bist der Vergewaltiger, das Vergewaltigen und das Vergewaltigte. Und du fühlst dich manchmal als Vergewaltigter und manchmal, du möchtest auch immer Vergewaltiger sein. Immer der Urgrund, wo alles strömt, aber nie das, was geströmt ist. Nie das, was. Du wirst immer Reeperbahn sein, aber nicht der Gerebte. Das ist verrückt, ne? Aber es ist alles Reeperbahn. Da gibt es die Repisten, alle reif. Ja, jeder möchte eine beste Stellung einnehmen. Ne? Er möchte im Hintergrund verweilen. Ich bin I'm prior. Ich bin vor allem Seinen und Nichtseinen. Ich verweile im Vor dem Seienden. Nach mir nichts. Vor mir nichts. Ich mache mir nichts. Super Bücher gibt es darüber. Wie sogar Nisargadatta, prior to consciousness. Und dann wiederholen sie es alle jetzt. Super. Die Falle ist unendlich. Vorsicht, Falle. Schon wieder eine Falle. Vorsicht ist schon wieder eine Falle. Ja, was machen wir da? Kannst du dem entkommen, was du dir selbst vorgesetzt hast? Kannst du das nicht essen, was dir selbst gekocht hast? Das ist schwer. Der Koch, der Dieb und der Liebhaber. Also deine Sache ist eigentlich ständig, du willst als Liebhaber ständig dein Geliebtes umschlingen und es eigentlich umbringen. Und im Verschmelzen, in der mystischen Hochzeit deines Seins und nie wiederkommen. In den Himmel deiner, wo weder Liebhaber noch Geliebtes noch etwas, wo alles nur noch eins sein. In Orion. Im orgastischen Teil der Superhexen. Wie hieß der? Rosmeier. Rosmeier. Das hieß im tiefen Teil. Der Superwichsen. Ich komme immer von irgendwas zu irgendwas anderem. Ich springe einfach. Nein, Springer. Ja, noch irgendeine Idee von, ich möchte immer im Himmel sein. Bloß im Himmel kann keiner sein, da kommt keiner rein. Und sogar Gott gibt es da nicht. Aber da will ich sein. Immer. Jetzt und immer da, im Himmel. Himmelhoch jauchzend. Also immer angenehm. Das ist ja Liebe, die Liebe zu sich selbst, die man sich ständig etwas Angenehmes schaffen möchte. Das Angenehmste wäre Abwesenheit von einer Anwesenheit von einem Ich. Ich-Überwindung. Bom. Wenn ich mich erstmal los bin, dann geht es mir besser. Das ist die Idee hinter allem. Hm? Wenn ich mich erstmal los bin, dann geht es mir aber gut. Das für immer. Ja? Jetzt Andrew Cohen hat sich wiedergefunden. Ja, er dachte, er hätte sich länger verloren. Er hat nur nicht hinter sich geguckt. Er saß immer irgendwo da hinten. Er hat mal den Spiegel geguckt. Oh. Der Geist, der stets verneinte. Aber es hilft. So, weil ich Witze mache, merke ich meine Beine nicht. Schmerztherapie. Gut. Ja. Ja, noch irgendeine Leitentkommen. Ja, das sind alle Wege, die man versucht. Jeden Morgen schon beim Aufstehen möchte man im Spiegel nicht als erstes vorbeikommen. Immer weniger. Immer weniger. Mit fortschreitendem Alter lässt man den Spiegel verhangen. Was für ein Spiegel. Schon lange abgeschafft. Oder man duscht erstmal, damit er beschlagen ist. Das Licht. Das Augenlicht lässt so nach, Blaulicht. Dass die Füße hier nur noch verschoben. Ja. Gell? Dann macht ja Psychotherapie, Coaching, macht alles keinen Sinn. Doch, klar macht das Sinn. Macht Geld. Ja, wollte gerade sagen. Ist doch super. Ich finde, ich gut. Parole, Durchhalteparolen. Coaching. Man braucht, wenn man im Sport des Seins ist, Coaching. Beging, Coaching. Nee, ich finde alles scheiße. Aber das finde ich gut. Das Schöne ist, weil es keiner braucht und keiner geben kann und es ist einfach nur ein Unterhaltungsprogramm des sogenannten absoluten Seins ist doch alles Butter, super. Auch Seehofer ist nicht. Auch die Ausländermaut wird uns noch aufstoßen. Er kann auch nicht anders, könnte man meinen. Ich bin ja jetzt auch Ausländer. Muss ich dann auch Maut bezahlen? Ja. Wir zahlen in deinem Land ja auch eine Maut. Und da, wo ich bin, da gibt es keine Maut. Maul halten. Nee, du gehst ja auch nicht zum Schlachter und sagst, wozu brauche ich noch einen Schlachter oder so. Oder bist eben da. Und der Coach macht ja auch nur seinen Job. Irgendeinen. Schlachter deine Ideen oder so. Möchte dir dann. Naja. Das braucht immer zwei, der eine, der kauft und der andere, der will verkaufen. Also wer ist jetzt der. Wer schafft den anderen? An oder ab? Anschaffen. Aber wenn du mich fragst, ob du dadurch irgendwas erreichen kannst, dann muss ich sagen, Gott sei Dank nicht. Da ist eine Freude drin, dass es nicht geschafft werden kann, dass dich da keiner zum machen kann, dass du noch so geklärt werden kannst, gecoacht oder irgendetwas, dass es keine Klarheit braucht, was du bist. Keine Klarheit, die dir irgendwie beigebracht werden kann oder Familienaufstellung unendlich oder so. Du kannst tausendmal deinem Vater verzeihen. Der hängt ja trotzdem noch im Gesicht. So, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, Papa. Ja. kriegst den Arsch nicht los. Die Gene lassen dich nicht gehen. Ja, da sollte man einen Coach mal finden. Bei Frauen haben es besser, die haben Schminke. Die können sich auch mal verkleiden. Ich habe auch mal lange Haare gehabt. Trotzdem war Papa da. Bart. Was machen? Bart. Bart. Hat er auch schon gehabt. Der hat immer noch. Mein Vater hat nie einen Bart gehabt. Ja. Der ist ein Rasierer. Nee, das ist. Es ist eigentlich wirklich immer wie Karneval. Du hast diese Fleisch, die morgens wach wird und dann ist alles im Wale. Der Tanz beginnt. Der Fleischestanz. Und der hat nun mal genetische Konditionierung. Das ist alles schon. Ja. Toll programmiert. Tolle Programmierung. Der Schmerzkörper wird wach. Und jammert vor sich hin, im Jammertal. Noch mehr. Ja. Na, erst Toilette oder erst Kaffee? Oder doch nicht? Dann musst du es so vorher und dann machst du Lust in die Zunge und ärgerst dich drüber. Das Ärgern ist das Einzige, was bleibt. Wahrscheinlich. Das ist. Er ist auch nicht so. Kannst du nicht umbringen. Kein Entkommen. Aber ausschalten kann man das auch nicht. Haben wir ja gesagt, du ärgerst dich sowieso. Ich glaube, das ist alles Gottes Ärger, dass er überhaupt wach geworden ist. Das ist der Big Bang Ärger. Also der Urknall Ärger. Der hat von vornherein einen Knall gehabt und ärgert sich jetzt noch, dass er ein Knaller ist. Jetzt versucht er, ein Überknaller zu werden. Er ist so durchgeknallt, dass er denkt, wenn er lauter knallt, wird er wieder zu dem, wo kein Knall ist. Er möchte den Explosivstoff endlich mal verknallen. Manchmal macht auch Bombenstimmung. Ja. Naja. Tja, was tun? Ärger uns weiter, ne? Sorgen, Sorgen, Sorgen. Aber wer ist eigentlich der, der das fragt? Tja, wenn ich den erwische, dann. Ja. Was ist das für ein Arsch, der das alles wahrnimmt? Diese ganze Scheiße, wo kommt das alles her? Welcher Arsch nimmt das wahr? Nur weil der das wahrnimmt, gibt es die Scheiße überhaupt. Das ist nicht auch eine Idee, dass wir möglicherweise ist, dass da Wahrnehmung ist, das ist möglicherweise das Einzige, was keine Idee ist. Könnte man so sagen. Wahrnehmung. Vielleicht ist das das Einzige, was wahr ist. Dann nimmt das die Wahrheit sich selbst wahr in der Wahrnehmung und nimmt sich immer schlecht. War. Immer gefiltert, immer nicht richtig, immer nicht klar. Es möchte sich mal richtig wahrnehmen. Nein, es kriegt immer nur Echos. Echos. Ego, Ego, Ego-Wahrnehmung. Kamera, immer falsch eingestellt. Immer schlechtes Filter. Er möchte sich einmal selbst ganz klar und deutlich wahrnehmen. Die Wahrnehmung auf sich selbst gerichtet wahrnehmen. Dann wär's. Kommt der Ärger denn vielleicht daher, das, was ich wahrnehme, das gefällt mir nicht, ich kritisiere das, weil das weg war? Dein Geliebtes ist nie schön genug, nie gut genug. Du gefällst dir nie. Alles, was du wahrnimmst, passt dir nicht. Ich find's gut, passt mir alles nicht. Ich bin entweder zu groß oder zu klein für alles. Es ist nie passend. Die Nummer passt mir nicht. Die Schuhgröße habe ich nicht. Brauche ich auch keine neuen Schuhe. Und so geht es immer weiter, ohne Ende. Ja. Was war vor dem Urknall? Wer hat da geknallt? Oder wo nichts ist, kann nichts kommen? War da nichts vor dem Urknall? Und wenn da nichts war, ist das auch nichts? Aus nichts kommt nichts? Fragen über Fragen. Hat eigentlich nichts geknallt? Ist wahr. Wenn du jetzt dich Physiker und wenn du das wirklich durchdenkst, da war nichts, weil vor dem Urknall war ja nichts. Leere, vollkommene Leere. Und dann kam es ein Knall, einen leeren Knall. Und jetzt knallt die Leere weiter. Was für ein Knaller, was? Nein, das ist doch gut, dass wir das Ego haben. Dann haben wir Spaß. Vielleicht heißt es auch Echo. Ego ist Echo. Was hast du gegen das Ego? Was hast du gegen das? Was ist da? Ich habe es nicht gefunden. Ich habe gar nichts dagegen. Wenn ich es gefunden hätte, hätte ich vielleicht was mitgemacht, aber ich habe es nicht gefunden. Finde mal das Ego, zeig es mir mal. Was? Ich kann ja nur was geben oder dafür haben, wenn ich es überhaupt finden könnte. Zeig mir mal ein Ego. Wenn du doch das Konzept was? Des Egos besprichst, nimmst du es ja schon an. Du nimmst was an, aber es ist doch nicht da. Es ist doch nur eine Annahme, aber ich bin doch kein Postamt. Ja. Ich nehme doch nicht alles an, was ich annehme. Ich nehme was an und dann nehme ich es wieder ab. Ist wie ein Gewicht annehmen und dann nimmt man es wieder ab. Was? Ein Konzept. Dann gäbe es ja. Es ist ja nur niemals ein Konzept. Es gibt es weder gibt es das noch gibt es nicht. Das ist das Schlimme. Ja, dann lassen wir es doch gehen. Warum soll man es gehen lassen, wenn es eh nicht da ist? Man spricht ja über allen anderen Scheiß, warum nicht dann über das Ego? Macht doch wieder nichts. Aber es ist doch Ego, weil es eh schon gegangen ist. Ego. Es geht so. Kurzer Schwank im Leben. Es schwankt immer das Ego, ja? Es ist ein Schwank. Schade, Mann. Heute schon geschwängert, darum kommt das Schwanger her. Da kommt dann ein stolzes Ego, was ein Ego rausbringt. Ego-Kette. Ketten-Ego. Kettensägen-Massaker. 500 Leute erwacht. Ego weg. Recycled. Will aber recycelt. Auf Wertstoff von Sondermüll. Ja, das Schlimme ist, man redet über Sachen, wo man was annimmt, aber wenn man wirklich hinguckt, gibt es da gar nichts. War nie was. Also im Nichtfinden findest du vielleicht raus, oh. Du hast immer eine Annahme, da war was, da muss was gewesen sein. Da ist doch was. Ich hab doch was. Tut doch weh. Ist das wie eine Fata Morgana? Ja, wenn man einen Vater hat, hat man eine Morgana. Na, die ist ja da und ist ja nicht da. Ja, das schimmert auf der Wüste. Also man sieht sie ja, wo sie ja gar nicht da ist. Das schimmert ein Wasserfall, der gar nicht fällt. Dann muss sie ja auch nicht weg, weil ist ja durchschaut. Doch, der geht so von alleine weg. Der geht genauso, wie er gekommen ist. Natürlich. Wachi, wachi. Ja. Noch Materie ist ja, ne? Ne, was? Materie oder das, was man anfassen haben kann. Sie auch noch nicht gefunden. Die ganzen Wissenschaftler haben noch keine Materie gefunden. Die wissen nicht, was Energie ist, die können Elektrizität nicht erklären, keine Wissenschaft. Nix. Ja, die denken, die können Wissen schaffen. Die haben noch nie Wissen geschafft. Die sind vom Wissen geschafft worden. Aber ein Wissenschaftler, sorry, das wäre noch was. Wenn der Wissen schaffen könnte. Wieso können wir da nicht durch die Wand gehen? Gehst du doch. Kann ich nicht, ne? Du wandelst dich ständig. Gehst immer schon durch Wände. Du machst immer eine neue Tapete drauf, auf die Wand, die du bist. Wir brauchen Türen, die du quasi in den Raum kommen. Keine Ahnung. Manche gehen auch durch Luft. Er hatte gerade eine Schlüsselerfahrung. Ich bin durch eine Tür gegangen, sagte der Schlüssel. Ja, das ist das, weil du denkst, du fest da was an, dann das denkst du. So. Dann ist schon wieder weg. Das ist bei Frauen immer, die haben so eine große Tasche, aber so ein kleines Handy. Und so viel Handy. Und wenn es dann gefunden haben, ist der Einrufer schon über alle Berge. Alles, Wunderbar. Wollte ich eh nicht sprechen. Ne? Ja, du könntest sagen, die Erfahrung von dem einen gibt es, aber wenn es Wirklichkeit wäre, dann müsste die Wand ja ewig sein. Du müsstest ständig vor der Wand sitzen. Was ist Wirklichkeit? Ja, keine Ahnung. Aber du sagst ja, die Wand gibt es und du kannst nur durch die Tür gehen. Ist das jetzt wirklich? Ich nenne es halt Wand, man kann es auch anders nennen, aber ich spüre das. Du musst nichts anders nennen. Ich kann es aber. Du kannst es nicht. Er nennt die Wand Torte. Und dann wundert er sich, dass keiner ihn versteht. Und dann kommt er wieder. Er kann natürlich auch Torte nennen. Du bist die Sahne drauf, oder? Ich bin das Sahnehäubchen des Seins. Ja. Ich bin die Hauptsache. Die Hauptsache-Torte. Hauptsache-Torte, ja. Ja, ist ja jeder eigentlich. Man denkt ja nur an sich, wenn man an andere denkt. Ne? Oder nicht? Gut. Noch was vom nicht müde. Sonst atme ich mit. Wenn es so will, auf. Ja. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Verwirklichung? Und was? Wirklichkeit und Verwirklichung. Da gibt es keinen Unterschied. Es ist zwei Namen von. Das Wesen der Wirklichkeit, das Wesen der Verwirklichung sind nicht verschieden. Es gibt also viele verschiedene, aber das Verschiedene ist im Wesen nicht verschieden. Dann kannst du halt sehen, ob du jetzt auf das Verschiedene schaust oder auf das Wesen der Verschiedenheit. Und das zu sein, was du nicht sein kannst, weil das wäre das Wesen der Verschiedenheit, was sich in Verschiedenheit verwirklicht, aber eben im Wesen nicht verschieden ist. So ganz einfach. Ja, es ist verwesend und verschieden. Aber wenn du jetzt auf das Verschiedene schaust, dann bist du natürlich auf dem Friedhof der Verschiedenheit. Wenn du auf Wesen schaust, schaust du dich selbst direkt. Aber wenn du indirekt schaust, schaust du auf Friedhof. Aber beides ist Frieden, ne? Ob du den Frieden als Friedhof schaust oder den Frieden als Frieden bist und dann das Wesen dessen bist. Es macht keinen Unterschied im Wesen. Im Wesentlichen macht es keinen Unterschied. Ob du jetzt so oder so schaust, es macht keinen Unterschied. Dein Wesen ist immer, was das Wesen ist. Also, du hast nichts zu verlieren oder zu gewinnen in der Art und Weise, wie du dich verwirklichst oder wie du dich erfährst. Ob du dich jetzt relativ erfährst oder eben als Wesen erfährst, es macht dich halt nicht wesentlicher oder unwesentlicher. Ist doch super. Was kümmert einen dann, ob man sich jetzt als kleiner Würstchen oder als Wurstfabrik erfährt? Ja, was ist jetzt der Unterschied? Bin ich jetzt das Brötchen oder der Bäcker? Oder backe ich jetzt kleine oder große Torten? Ja, war da was? Du war? Hast du was? Nein? Bist nur so da? Bist du nur so da? Aber Soda sprudelt öfter. Ich hoffe ja noch. Ich bin immer im Inneren am Beten. Beten? Beten. Achso. Gut, diese Seite. Irgendwas Wesentliches. Antonia. Es ist schlimm, wenn es einem gut geht, ne? Nur gut, aber hauptsächlich. Hauptsächlich. Ja, es muss ja einen kleinen Ausgleich geben. Warum soll es dir besser gehen als mir? Wir werden nun mal langsam Rollator-mäßig. Es rollt auf uns zu. Sobald man schon mal im Internet googelt, Rollator, wo gibt es die am billigsten, haben wir den Zenit überschritten. Aldi hat immer noch gute Angebote. 79 Euro kann, mit Sitzfläche. Ja. Klapper. Das Klappergestell, irgendwann. Leichte Hände, Treppen geht. Und die Treppen weg. Aber ich wollte dich nur einen tibetischen Wachs bringen, weil ich habe das so geschehen. Die kommen zu mir. Die kommen zu dir. Ja. Die bringen ihn mit. Ich glaube, das kann dann Fernheilung machen. Da hat es echt weggekickt, die Geschirr bei mir. Ich merke schon wieder, sobald man sagt, man hat was, hat man mit Doktoren zu tun. Ich habe, glaube ich, 30 Mal gemacht, was Leute mir in den letzten 2 Monaten empfohlen haben. Ach Gott, du armer Gott. Ich höre ja auch meine. Aber bisher war alles umsonst. Aber der tibetische Arzt. Letzte Meisterstatue war in Wien, da haben sie mich dann auch zu einem, zu einer chinesischen Wunderheilerin, Masseuse, Ding, danach ging es mir richtig scheiße. Ja. Den Spruch höre ich nicht mehr. Wer mir den Scheiß erzählt, er ist Verschlimmerung. Das ist die letzte Ausrede von irgendwelchen Praktitösen. Das ist immer so, erst Verschlimmerung, das kann dann noch besser werden. Das glaube ich auch. Da was? Du musst nächstes Jahr dreimal kommen nach München, dann kennst du das besser. Dreimal nach wo? Nach München. Du magst mich nicht. Du musst es. Das München. Oder deine Termine wieder ausmachen. Ich bleibe jetzt erstmal standhaft. Wo waren wir? Beim Rollator. Ich habe jetzt den Motorrad gekauft. Ja, habe ich auch. Und jetzt habe ich das Motorrad und kann nicht fahren. Ja, das ist der Witz der Existenz. Ich habe erst mal 2 Monate drauf gewartet nach dem Bestellen und dann, als ich hatte, 4 Wochen ein bisschen gefahren und dann kam Rückschlag. Ja, super. Ich finde es gut. Ich werde mich jetzt nicht ärgern. Auto abgeschafft, noch Motorrad. Jetzt kann ich keine nur niemals schalten. Das ist herrlich. Das fing schon gut an, als gehabt, da bin ich kurz um die, da bin ich zu stark in die Dings, weil dann kam ein Auto von, hat gehupt und dann ist es mir umgefallen, ist die Kupplung griff und dann musste ich wieder 4 Wochen auf die Kupplungsgriff. Aber bei dem Fallen habe ich das aufheben müssen, rückwärts, da gab es der Rücken dann. Das ist mit Motorradgeschichten. In meinem Alter. Soll ich mir Stückstrümpfe kaufen? Kein altersgerechtes Fahrzeug. Irgendein Krimi hat er im Tatort, hat einer auch so, er mit die Frau, ja, Männer kaufen sich Motorräder und Cabrios und Ding. Ja, sagt, Frauen kaufen sich Schutzstrümpfe. Soll ich mich jetzt. Was ist jetzt besser? Man probiert's! Ja. Was? Bevor ich mir einen Rollator kaufe, komme ich noch ein Motorrad. Dann habe ich 2 in der Hand. Dann fahre ich meine Stange durch und fahre. Als Dreirad. Man kann ja auf Ideen kommen. Ne? Ein Quadrad. Ne, es gibt jetzt die vorne 2 haben, diese Dinger. Ja, die sind teuer und berühmt im Moment. Italienisch von April oder so. Nein, bevor ich sowas fahre, lasse ich es lieber stehen. laufe. Laufen ist auch scheiße. Möchte ich tragen. Ich lieg nur noch vom Fernseher. Ja. Endlich eine Ausrede. Ja. Das ist ein Jahr lang jetzt, oder? Indisches Fernsehen. Indisches? Wieso indisches? Weil jemand, weil ich gehört habe, dass du nach Indien gehst. Ich gehe jedes Jahr nach Indien. Da hat das Gerücht ging um, dass du ich habe fünf Tetrabyte-Filme offen. Was ist das? Hardest. Brauche ich doch kein Fernsehen. Die Bibliothek wird immer größer und ich gucke nicht, weil ich gucke immer nur Mieten, Kaufen, Wohnen oder sowas. Ja, finde ich auch super. Es ist verrückt in Berlin, wenn der Berliner denkt, ich habe bestimmt schon 15 Leute dieser Wohnung, die ich kenne, die bei mir beim Talk waren. Als wenn da eine Seuche ausgebrochen ist. Entweder in irgendwelche Lädenbesitzer, die ich kenne, oder von früher. Alle suchen Wohnungen. Ich weiß, aber die haben schon eine Eigentumswohnung. Das ist alles gelogen. Alles gelogen. Das ist super. Das macht Spaß. Ist auch nicht gelügt, was dran, das Ding. Und was? Bevor jemand sagt, dass ich gelügt, kursiert, dass du ein Jahr nach Indien. Nein. Ich gehe jedes Jahr nach Bombay oder nach Tiro oder so, ein paar Wochen. Nee, ich gehe doch nicht ein Jahr nach Indien. Ich auch nicht mal. Ich bin tot. Ich gehe lieber zu den Indianern. Ich hoffe ja noch, dass der Rücken jetzt mich richtig drängt, weil dann gehe ich in die Wüste. Wollte ich schon immer hin, für länger. Wird schon besser. Absolut. Sobald ich in Sedona bin, Phoenix, ja, bin ich super drauf. Super. Da tut mir gar nichts weh. Was willst du da? Nee. Wenn dann noch Sedona. Oh ja. Da habe ich eine Freundin. Hast du die Merkel-Kette um? Nein, hat sie nicht. Schwarz fehlt. Na gut. So, jetzt geht's aber weiter. Es war jetzt noch eine kleine Unterbrechung. Karls neue Zukunft. Ich könnte jetzt Hoffnung haben, dass ich mir wirklich entscheiden könnte, dass ich da hingehe, dass ich, weil ich Dings. Haha. Ha. Ha. Ich sitze ja auch hier wieder. Ja. Hat dich keiner gerufen. Dann wäre ich auch nicht gekommen. Wenn er gerufen hätte. Ja, Fragen noch. Zu Wenden oder so. Materialisierten. Ja. In deinem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es einen Abschnitt, da sagst du, dass du immer zum Absoluten sprichst, aber wir können es nur persönlich nehmen. Du kannst immer nur persönlich nehmen. Das Absolute kannst du nur persönlich nehmen. Ja. Das Absolut Persönliche nimmt es absolut persönlich und spricht nur absolut persönlich zu sich selbst. Ja, das geht so. Ja, und ob du das jetzt kleinpersönlich nimmst oder großpersönlich nimmst, ist absolut irrelevant. Es gibt also nur ein kleinpersönlich nehmen oder großpersönlich nehmen. Aber es macht beides nichts aus. Also bist du jetzt der Jiva oder der Shiva? Aber auch Jiva bist du Shiva, du wirst das halt nicht verändert. Du kannst also auch kleinpersönlich nehmen. Richtig so schmollig. Wenn es sein soll, muss. Nee, das Schöne ist, du wirst durch das eine nicht vermindert, das andere nicht vermehrt. Also deine Qualität, die du bist, der Wert wird nicht mehr oder weniger. Also die Wertigkeit deiner Absolutheit. Also absolut klein bist du genauso absolut wie absolut groß. Deine Absolutheit ist unveränderlich. Ist doch super. Also immer absolut dumm, absolut schlau, absolut, absolut. Also ist ja Und du redest immer nur als Geliebter zu deinem geliebten, absoluten Wesen, in einer relativen Verhallung, Valhalla. Wenn wir über Wallwände sprechen mit Wänden. Die heilen sich gegen an. Valhalla. Ich liebe die Asen. Da wäre ein kleiner Hasen draus. Ja. Also die Absolutheit deiner Natur, die wirst du nicht verlieren können und auch nicht gewinnen können. Durch irgendwie auch immer du dich erfährst. Ob klein, groß, mittel, durchgeknallt oder nicht. Das ist eigentlich alles, was ich ständig sage, aber keiner will es hören. Das ist ja unerhört eigentlich. Ja, es ist unerhört. Ungehört. Unerhört. Keiner hört mich. It hurts. It hurts. Jo, noch irgendwelche absoluten Fragen? Ja, ich merke schon, die Tendenz des Aufhörens ja. Verstärkt sich. Oder scheiße. Oder nice. Das ist die Grenze. Ja, wie kann das, was ohne zweites ist, sich von irgendwas trennen? Ich sag doch, es klebt. Die ganze Zeit. Es klebt. Ich habe keine. Also im Trennen trennt sich nichts und verbindet sich nichts. Oder was ist ja. Nie was passiert. Und doch passiert ständig was und nichts passiert. Ständige Paradoxien, sich ständig unanständig verhalten. Ja. In eine Entspannung im Sein hineingeschieben. In was? In Sein. In Sein entspannen? Wer will sich was? Denn in Sein entspannen? In Seinen. Die Seinen entspannen sich im Sein. Sprichst du von einem Orgasmus? Hörte sich gerade so an. Oder Schuhe kaufen. Jeder ist sich selbst. Jeder ist sich selbst am nächsten. Nee, von welchem Sein sprichst du jetzt? Ihrem persönlichen. Einschlafen meinst du? Wenn du abends einschläfst, entspannst du dich im Sein? Nein. Der Spanner hört auf zu sein und dann ist er entspannt. Ja, bis dahin bist du ein Spanner. Und dann entspannt sich der Spanner und dann ist er einfach weg. Und morgens ist der Spanner wieder da. Und will sich den ganzen Tag entspannen. Und ist so müde abends, dass er einschläft und aber er merkt, er will es ja merken. Er will ja merken, wie er im Sein entspannt ist. Ne? Er will ja noch da sein, wenn keiner da ist. Dann meditiert er. Dann geht er in sich, entspannt sich in seinem Nichts. Ich gehe jetzt mal kurz. Ich verschwinde jetzt mal. Und dann rede ich mal, dann sagt, da ist keiner, da war keiner. Ich habe es genau gemerkt. Er hat es gemerkt. Also war das nicht richtig entspannt. So. Wenn du noch was merkst, kann es nicht sein. Die Entspanntheit, die du merkst, ist leider nicht, was du willst. Ne? Ja, was machen wir da? Sobald es dich gibt, ist alles Spanner. Spanner sein. Wenn es dich nicht gibt, interessiert es eh keinen. Dazwischen gibt es nichts. Es ist entweder Hölle oder Himmel. Abwesenheit oder Anwesenheit? Anwesenheit, Hölle. Abwesenheit, Himmel. Und? Was möchtest du den ganzen Tag? Abwesenheit. So. Strengst dich unendlich an, damit du nicht da bist. Marathonläufer. Toten Punkt erreichen. Abwesenheit erreichen. Kurz mal Sex haben, kurz mal weg sein. orgastisches Verschwinden. Bin wieder da. Dann wieder und immer wieder. Was? Wie was? Damit eine Abwesenheit erfahren kann, musst du anwesend sein. Hast du recht. Also die Erfahrung der Abwesenheit bedarf die Anwesenheit eines, der das erfährt. Also es ist einfach nur ein anderer Raum der Hölle. Ein kleiner, angenehmerer Raum. Also in der Hölle gibt es mehrere Räume. Träume. Räume und Träume sind nicht verschieden. Also Traumebenen. Und die Abwesenheitserfahrung ist scheinbar die angenehmste. Aber es braucht immer einen, der das unterscheidet. Der angenehm und unangenehm unterscheidet. Also Angewesenheit unterscheidet von Abwesenheit. Aber das ist halt nun mal schon das kleine Teufelchen. Und den Teufel gibt es nur, weil es den Himmel gibt. Also wo zwei angenehm und unangenehm sich, da ist einer, der dann das eine als das und das andere als das andere erfährt. Und das ist schon Traum. Also wir können nur über den Traum reden. Über das, was der absolute Urgrund ist von allem, also der Parabrahman oder der absolute Träumer, der ist nicht, der hat nie irgendwas mit dem Traum zu tun. Obwohl er, der, aber das, was wir jetzt im Traum tun, sind einfach traumatische Umstände, versuchen die Traumata des Seins zu überwinden mit Coaching, mit Therapien, mit Suchen, mit irgendwas. Unendliche Versuche, etwas zu heilen, was unheilbar ist. Aber ist danach kein Unterschied, wenn du sagst, der nächste Schluck Kaffee ist das nächste? Der nächste Moment wartet schon. Der nächste wartet, der übernächste. Und die sind halt wie sie sind. Mit und ohne Rückenschmerzen. Ich meine, ich würde, wenn du mich fragst, ohne ist besser. Keine Frage. Aber du bist doch mit. Aber ohne besser. Abwesenheit absolut ist besser wie Anwesenheit, weil im Tiefschlaf beschwert sich keiner. Also muss da etwas sein, das vollkommen angenehm ist, weil es hat sich noch keiner beschwert darüber, dass er geschlafen hat. Oder? Hat sich schon einer eine Beschwerde aufgestellt? Mann, habe ich das Schlafen war diesmal nicht so schön. Ich meine, wir reden jetzt über den Traumlose, tief ab, vollkommen weg. Aber es gibt ja welche, die gerne aufbleiben will. Aufbleiben? Ich habe gerne aufbleiben, die nicht ins Bett gehen, die nicht schlafen. Warte mal erstmal, wenn sie über 20 sind. Als Kind will man immer 16 rauchen und dann Führerschein. Und dann, aber wenn man für arbeiten muss, dann auch. Wie willst du 60 werden? Wie willst du nicht? Wenn du jetzt nochmal Geburtstag feiern willst, dann wirst du auch 60 werden. Nicht gar nicht feiern. Wollen und nicht darüber feiern. Du bist der Einzige, der nicht feiern will. Der ist geizig, ja. Der will nichts ausgeben. Du wirst nichts, keine Runde schmeißen. Sag ich nicht so. Das ist der Geiz. Das wusste ich schon vorher. Das ist. Ja. Was? Du musst mir keinen ausgeben. Am besten, man wird nicht erinnert, meinst du? Na gut. Also bist jetzt null. Habe ich auch öfter mal gedacht, wenn ich jetzt null bin, gibst du mich nicht, dann geht es mir gut. Was? Du wirst doch keinen Geburtstag feiern. Dann bist du für mich eine Null. Da bist du für mich eine Null. Erzählt nicht. Nee. Was nicht zählt, ist eine Null. Da steht noch niemals eine Eins vor. Aber mit einer Null wäre es ja nicht besser. Doch, mit 0,0 geht es einem gut. Man ist immer unentschieden. Unentschieden ist immer gut. Man weiß gar nicht, was falsch und richtig ist. Unentschieden. Das ist der Mittelweg vom Buddha. Das ist 0-0. Von vornherein. Ja, wir reden hier von Buddhismus. Das ist spirituell. Keiner schießt ein Tor, keiner hat einen reingekriegt. Wir brauchen keine Spieler mehr, immer 0-0. Was? Ja, aber immer 0-0. Die Tore sind die Hölle. Haben wir auch gesagt, die Türen sind die Hölle. Wenn du die Tür findest, wo du in einen anderen Raum kommst, wo du die Vorstellung hast, der andere Raum ist besser als dieser Raum, dann ist die Hölle. Ja. Wenn du ein Tor schießen kannst, ja, ein Schlüsselerlebnis hast, mhm, dann fängt die Hölle an. Ja, das Tor zum Glück. Wenn du da so einen Petrus irgendwo erwartest, der deine Sprache nicht spricht, dann hast du ein Problem. Du klopfst an und Petrus ist ein Neger und du bist ein Faschist. Was machst du dann? Das ist ein Himmel. Gibt es? Es gab so Comics, da gab es einen Kult-Club gar nicht. Komm, Himmel macht ihm Neger auf. Was macht der? Schafft den Himmel. Dreht er sich wieder um und geht ab in die Hölle? Man weiß nicht, was einen erwartet. Es könnte ja auch ein Bayer dahinter stecken. Der Heilige. Die Petruaner. Na gut. Ja. Ja. Also. Die Räume. Räumen wir die Räume. Und immer schließen wir die Tür wieder auf. Immer wieder ist Weihnachten, dann gibt es immer diese kleinen Türen und man erwartet, immer hinter denen kommt die große Schokolade. Bis zur letzten Tür. Man ist auch ehrlich, man macht immer nur eine Tür auf am Tag. Man hat ja einen guten Coach gehabt, seine Mutter. Ist das der erste Coach, den man kriegt? Oder die Hebamme? Schon hat man Bammel. Hebammel. Verhebammel. Ja. Geht's noch? Die Beine gehen gut. Fährlich. Gut. Noch was? Vom 0-0. Ja. Ist, wenn ich denke, sei was du nicht sein kannst, ist das die Annäherung. Nein, da ist für einen kleinen Moment Pause. Probier mal mit diesem Spruch, da ist einfach nur mal, da ist nichts, da kommt keine Frage auf. Dann hinterher musst du schon wieder eine basteln. Weil da in dem Moment, wo diese Antwort kommt, sei was du nicht sein kannst, da ist so ein Chor an, der lässt dich stoppen. Da ist nichts. Und dann hinterher machst du wieder das darauf. Dann musst du aber für arbeiten. Also bei dem Ramana war immer, sei was du bist. Ah, wie denn? Da kommt sofort dieses Repetiergewehr. Aber in der doppelten Verneinung, sei was du nicht sein kannst, da ist ein kurzer Klack. Ja, weil diese kleinen Pausen sind nicht schlecht. Das sind so Vorteile. Kein Vorteil, aber Luft holen. Ne? Danach geht es ja weiter, ist ja nicht das Ding, aber zumindest. Ah, das brichst du auch nicht, das Korn kannst du nicht brechen. Da ist etwas, was du nicht. Das ist nichts Verstehen da. Da braucht auch keiner was verstehen. Das ist nicht bedingt an ein Verstehen oder so. Das ist einfach nur Pause. Ist das eine Annäherung an das Absolute? Nee, ist keine Annäherung. Ist einfach nur mal eine kurze Pause in diesem unendlichen Film von Unerschöpflichkeiten, von Momenten, die sich ständig, boah. Und auf einmal bist du auf das zurückgeworfen, was du gar nicht verloren hast, weil es immer da ist. Da ist einfach nur mal alles weggefallen, für einen kurzen Split Second. Einfach nur alles weg. Und dann geht es natürlich weiter, das ist ja nicht das Ding. Aber es ist einfach nur möglicherweise ein Hinweis auf das, dass du eben keine Folgemomente brauchst, um zu sein. Dass deine Natur nicht bedingt ist an die Folge der Momente. Dass du mit und ohne bist. Einfach nur das. Das ist also nicht ein Vorteil, den du dadurch hast oder irgendetwas. Es ist einfach nur das zu sein, was du nicht sein kannst, was mit und ohne ist. Das trotz aller An- oder Abwesenheiten ist, was es ist, aber nicht wegen etwas ist. Und das ist ein Versuch, darauf einen hinzuweisen, also ein Hinweis. Dass dich aber das nicht zu dem macht, was du bist, ist auch klar. Also alles, was ich hier versuche, wenn ich immer über Scheiße und Dinge misstauchen und denke, ist einfach nur ein Versuch, dass du möglicherweise eben mal ja, für einen Moment Interessenlosigkeit. Und unendliche Variation, diese Interessenlosigkeit. Dieser Moment für fuck it all. Einfach nur fuck it all. Also, na gut. Aber es heißt nicht, dass du da einen Vorteil kriegen kannst. Obwohl es der absolute Vorteil ist, zu sein, was du bist, bedeutet, dass du keinen brauchst. Dass du Momente kommen und gehen und alles verändert sich, aber dass du das Ganze verändern oder nicht verändern, du nicht verändert werden kannst oder in irgendeiner Art und Weise einen Vor- oder Nachteil haben kannst. Also auf das hinzuweisen, was ein absoluter Vorteil ist. Nämlich deine Natur, die keinen braucht. Also ich probiere alle Möglichkeiten aus. Aber hilft natürlich nicht. Aber ich tue mein Möglichstes. Ja. Meine Mittel sind auch beschränkt. Ja. Muss ich immer wieder feststellen. Ich kenne manche schon lange, lange, lange. Und dann, wenn ich dann schaue, dann denke ich, ja, deine Mittel sind begrenzt. Aber es macht mich nicht so traurig. Ich finde es eigentlich gut, dass ich vollkommen nichts machen kann. Mhm. Ne, Christa? Mhm. Ja. Nicht, der da. Sie hört alles. Die ist voll da. Meistens, wenn sie Augen zu hat und gar nichts, dann ist sie voll da. Dann schießt es dann irgendwann raus. Meistens, wenn sie schnarcht, dann ist sie noch mehr da. Für alle anderen. Na gut. Ja, wem kann ich noch eine lila Pause? Alles lila Pausen. Pausenklauen nennt man das. Ja. Das bin ich, das dann selber. Das ist eine Vorbereitung. Das bringt ja auch nichts. Aber das bringt's. Dieses Paradox, dass es nichts bringt, und das bringt es dann, dass es nichts bringt. Egal was. Also bin ich bin, ist ja einfach nur. Ja. Nee, ist kein Wortspiel, ist einfach nur eine Präsenz. Bin ich bin. Dieses Wer bin ich, das ist immer Erwartung. Da ist immer im Hintergrund so ein Super-Ich. Dann wer bin ich? Und dann bist du das, was vor dem Ich ist. Dann bin ich vor dem Ich. Als Antwort. Ich bin der ewige Hintergrund. Ja, ist so. Also bin ich dann. Nein, das ist nun mal die Leinwand, die sich dann ganz wichtig nimmt. Da ist wieder eine Wand, die hinter der Wand ist. Ich habe festgestellt, also das habe ich schon öfter gesagt, dass eben die sich Gelehrten da in Tiruvannamalai eben ständig darüber gestritten haben, damals, ob Ramana eben dieses Tamilische, bin ich bin, oder das andere, wer bin ich da? Es gibt viele, die sagten, es gibt nur bin ich bin, oder? Weil das wer bin ich hat, gibt es da gar nicht. Ich bin fürs bin ich. Es verkauft sich für den Sucher besser, weil er hat ein Erfolgserlebnis. Weil es entsteht ein Vorteil. Beim Wer bin ich bist du dann dieser unberührbare Hintergrund. Und da kann man sich lange drin aufbauen, also sich definieren. Also du definierst dich vorher als da vorne, das Karlchen, dann bist du der Geist, das Bin, und dann das Ich, was Gewahrsein ist, und dann bist du sogar noch vor dem Gewahrsein. Boah. Dann bist du was. Dann bist du definiert im vor dem Sein. Sein. Das Sein, was vor dem Sein ist. Aber es ist auch eine Definition. Und das ist halt das Schwerste, dass du aus der Definition, wo es kein Definieren mehr gibt, dass sich die auflöst. Unmöglich. Darum hängen da so viele drin rum. Die ganzen Meister, die darüber sprechen, die hängen alle daran. Die wollen alle ihren Schülern beibringen, dass sie auch dahin kommen, weil sie denken, es wäre besser. Die haben da einen Vorteil. Ja, komisch. Und jeder fällt drauf rein. Weil jeder möchte das. Ich verstehe das ja. Ich will ja auch keinen anklagen, obwohl könnte ich schon. Die Falle ist so subtil, so präzise und so absolut gemacht, dass du dieser Vorteil, vor allem Seinen zu sein, der wirklich ein Vorteil ist für einen, aber es muss einen geben, der ihn haben kann und braucht. Also es gibt wieder einen ganz subtilen Abwesenden, der den Vorteil hat oder ist, der Vorteil ist, aber dieser Vorteil zu sein ist schon wieder eine Falle. Weil dann gibt es auch einen Nachteil, ihn nicht zu sein. Scheiße. Ja, ich probiere ja alles, auch das zu... Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Also wo alle sieben Möglichkeiten im Scheiße sind. Das sind alles Traumscheißzustände. Egal, wo du dich aufhältst, ist immer einer zu viel. Und es ist dir immer alles zu viel, auch wenn es... Oder zu wenig. Es wird nie besser. Auch das ist nicht gut. Auch wenn es alles Wurst ist, ist es Scheiße. Dann sowieso. Für wen ist dann alles Wurst? Für die Wurst? Wenn du Scheiße bist, interessiert es dich nicht mehr. Das, was Scheiße ist, kennt gar keine Scheiße. Aber das, was Scheiße kennt, will immer eine bessere Scheiße. Eine Scheiße, die weniger stinkt. Und vor der Scheiße zu sein, die Scheiße stinkt weniger. Da gibt es keinen Stinker. Also ist die Scheiße besser als die Scheiße, die man riechen kann. Es ist wirklich die subtilste Scheiße, die man sich vorstellen kann. Du kannst Konzept oder Scheiße synonym. Du kannst nur eben ein Konzept mit einem anderen Konzept austauschen. Oder. Also Scheiße löst Scheiße ab. Und dann eine andere Scheiße, dann kommt noch der Übermeister, der doch das tiefere Samadhi hat. Da versammeln sie sich da über. In der Scheiße. Sag mal die, sag mal da, sag mal überall. Ich will nur, es gibt kein Entkommen. Du trittst von einem Traum Scheiße auf in den nächsten. Du kommst nicht dabei raus. Sobald du ein Treter bist, trittst du ein. Bist du eingetreten. Aber wer sagt das? Vielleicht ist es jede Erfahrung, aber wen kümmert's? Wer will es wissen, ob es Erfahrung ist oder nicht ist? Und was hättest du davon, wenn du wüsstest, Erfahrung kann es nicht sein? Kann ich meinen Freunden erzählen und die denken, der ist was, der hat was, der weiß was. Ich sage immer, stell dir vor, du wirst erleuchtet und keiner will es wissen. Du bist auch schon wieder er. Da sitzt schon wieder einer vorne mit Blumen. Mit einer Linie. Garlande, so. Leuchtketten. Es ist. Der Wahnsinn hat so eine absolute Methode. Kein Entkommen. Ja, okay. Also die Scheiße der Liebe hört nicht auf. Also die Liebe, die ständig nach dir selbst suchen lässt und natürlich immer deinen Vorteil möchte, weil es die Natur der Liebe ist, die natürlich für sein Geliebtes den Vorteil möchte. Das ist Liebe. Das Beste will. Nur die Wahrheit, die wahre Liebe. Dann wird zur Ware. Du kaufst sie ein, überall, wo du sie kriegen kannst. Aber was willst du machen? Das ist alles Komödie. In deinem neuen Buch, da schreibst du über Hass, dass du das so gut findest. Ich hasse alles. Grundsätzlich. Ich hasse sogar das Hassen. Ich hasse. Sobald ich wach bin, hasse ich. Ich bin der Hass. Ich bin der Hass. Es ist genauso eine Scheiße wie die Liebe. Ich will nur einen Gegenpol geben, weil alle reden von Scheiß Liebe, ich rede von Scheiß Hass. Wenn alles Hass ist, ist es genauso gut, wenn alles Liebe ist, aber beides ist Scheiße. Für mich, warum nicht Hass? Ich finde es ehrlicher. Morgens wach werden, hast du schon. Hast du nicht gesehen? Hast du dich gesehen? Hast. Hast du Hass? Bist du Hass? Das ist so. Dann kommt noch Hasso vorbei, muss ja, Gassi Hasso gehen. Hasso, Gassi. Kannst nicht pee where you are machen. Weil dann hast du den, was du da übrig bleibt, musst du ja selber sauber machen. Also für mich ist Menschsein. Körper haben. Da bin ich wirklich der Einzige mit Mr. Tolle, der Schmerzkörper. Du hast ihn von vornherein. Du kommst aus einer. Jetzt. Was raus? Der Ödipus-Komplex. Pussy. Sag's nicht, ich sag's nicht. Die Kinder sind gerade rausgegangen. Das hilft jetzt auch nichts. Du hast das Wagnis gewagt, aus einer Vagina zu kommen. Vagina. Ganz vage. Ganz schön vage. Alles ist vage, in dem Moment, wo es alles ist vage. Die Ina war. Und die Ina war's. Nein, also Menschsein, zeig mir mal einen Glücklichen, dann zeigst du mir einen Unglücklichen. Hat es jemals einen glücklichen Menschen gegeben? Und wer war es? Ach ja, so zwischendurch. Glückliche Menschen heißt ununterbrochen glücklich sein. Es gibt nicht, wir reden nicht von kleinen orgastischen Tralala-Geschäden. Macht sie wieder gestern Morgen, als ich so den Bäcker sah von oben. Von oben? Von unten? Aber jeder hat doch so ein Muster, wie er sein ja, Frau Tag Muster, gestaltet. Frau Musterfrau. Also jeder düst ja morgens los und hat irgendwas im Kopf und erledigt das. Nee. Du willst dich selbst erledigen, ja. Du willst dich selbst erlegen. Du bist zum Schießen, das weißt du. Ich frage mich immer, wieso das so unterschiedlich ist. Wie unterschiedlich? Ja, ich frage mich, ja, jeder ist unterschiedlich. Jeder sie Moment. Sie düst ja morgens zwar genauso los wie ich und hat auch so ein Chaos, nur das sieht bei ihr anders aus. Und ist doch schön, macht doch viel Farbe. Ja. Es gibt glatte Chaos und gekräuselte. Ja, warum eigentlich? Ne? Ich glaube, das ist oder? Astrologisch. Oh, jetzt, jetzt kommen wir in die Sterne. Ja, weil es Apfel und Birnbäume gibt. Ich weiß auch nicht. Weißt du? Ich frage mich aber, warum mache ich das, was ich mache? Ja. Ich bin aber wahrscheinlich denken, warum mache ich das denn jetzt? Das wäre von alleine. Das beste Priel aller Zeiten brauchst du. Ja. Priel? War das nicht Priel? Ich spüle jetzt mit dem Priel das beste Priel aller Zeiten. Das ist übrigens auch das Beste. Ja. In allen anderen ausprobiert. Spielst du noch mit der Hand? Ja, meine Geschirrmaschine ist kaputt. Ach so. Ja. Ich habe eine Geschirrmaschine. Das sieht man jetzt mal. Hat einer eine Frage? Wir müssen das jetzt mal brechen hier. Hilft nur Hass. Ja. Sie reden übrigens nachher mit einer Büchse rum für Ihre Spülmaschine. Ja. Yeah. Ach, ich dachte, ihr habt dafür schon gesammelt vorher. Na gut. Tja, noch irgendwas, was man kaputt machen kann? Na, die Essenz von deinem neuen Buch, das wäre doch einfach nur der Satz, sei, was du nicht sein kannst. Das steht ja vorne drauf. Genau. Hast du nicht so viel geschrieben? Ich habe den ja nicht geschrieben. Ja. Es kommt noch jetzt im November schon wieder eins in Bombay raus. Habe ich auch nicht geschrieben. Nächstes im Februar in Frankreich, habe ich auch nicht geschrieben. Ich kann nur nicht mal Französisch. Das heißt dann c'est la vie. Sehr, sehr einfallsreich, ja? Ja. Herrlich, ja? Nee, ich schreib doch nicht. Das geht gar nicht. Einen Satz, dann würde ich wieder kaputt machen. Scheiße, scheiße. Ich glaube, das ganze Buch würde nur scheiße, scheiße, scheiße. Gut. Auf der Bank was? Kleidung. Fragen auf dem Tisch. Das muss alles auf dem Tisch. Kommst du halt abends zum Finger? Bisschen was? Tanzen. Ich glaube nicht, ich habe Rückenschmerzen. Nee. Ich geh nicht zu indischen Namen. Reden wir schon. Dann machen wir der Frau was, ne? Nee? Kennst du gar nicht. Ich soll mitkommen. Ein ganz Unbekannter. Den Joshua kennt doch jeder. Na gut. Tanzen wir ein bisschen. Mach dich locker, Junge. Ein Tänzer. Ja, noch was von der Torte. Geburtstagsfeier. Nichts mehr. Schwierig. Noch was hier hinten? Was? Ja, überall Fenster auf. Muss ich da hinten hinsetzen. Da, wenn sie bei dir ankommt, ist schon verbraucht. Die ist noch ein Stuhl. Die nehmen dir alles weg, die geben dir nichts ab. Na gut. Ja, hat. So. Ja, lass die Tür auf. Noch Fragen aus der mittleren Ebene? Kaste. Den Karpaten? Kaste. Wir haben noch Zeit. Ja, 20 Minuten. Ihr macht es mir einfach, Sabbatjahr zu machen. Keine Fragen mehr, mache ich auf. Ist das überall das gleiche im Moment? Echt? Überall, wo ich hinkomme, du hast uns schon alles gesagt. Wir wollen dich nur noch sehen. Aber ich frage jetzt, will ich das? Ich kann dir auch nichts mehr Neues bringen. Es gibt da so eine Geschichte von dem Ramana und dem Ganapati Muni, wo er dann angeblich sagt, er soll beobachten, wo das Ich ist, und dann würde das sozusagen absorbiert werden in irgendwas. Kennst du das oder sagt dir das was? Das ist auch Nisargadas Technik. Okay. Ultimative Medizin, indem du das Ich versuchst zu finden und im Nicht-Finden ist es weg. Also wenn du hinguckst, ist es gar nicht da. Aber das ist überall eigentlich. Weil du hinguckst, ist nicht mehr da. Nicht, als wenn es nie da gewesen war. War einfach immer nur so als Phantom da. Musst du sehen, als wenn du mal einen Arm verloren hast und spürst ihn immer noch. Der ist gar nicht mehr da und trotzdem spürst du ihn. Das ist Phantomschmerz. Das ist das Ich. Da ist irgend so ein Auswuchs von irgend so einem Ding, was du denkst, da war mal was und es tut weh, aber du weißt gar nicht, was es ist. Das nennt man Phantomschmerz. Du kriegst auch nicht weg, weil du kannst nichts wegmachen, was gar nicht da ist. Das ist das größte Problem. Wenn es wirklich geben würde, gäbe es bestimmt noch eine Technik, es damit abzuschaffen. Aber weil es es gar nicht gibt, kriegst du es gar nicht weg. Und trotzdem tut es weh. Scheiße. Ist echt scheiße gelaufen. Von vornherein. Gott wacht auf und denkt sich Gott. Und dann versucht er Gott zu finden. Findet er aber nicht. Weil ich ja nur Gott gedacht. Versuch mal den Gedanken Gott zu finden. Und seitdem jagt der liebe Gott sich hinterher. Weil da war doch mal was. Ich kann doch nicht Gott denken, wenn da gar kein Gott ist. Geht doch nicht. Da muss doch ein Gott sein, wenn ich Gott denke. Oh Gott, wo bin ich denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der muss aber wirklich ein Hinterpfurziger Gott sein. Das ist ich. Ich Gott. Das ist ein Scheißding, das fange ich nicht. Das verarscht mich ständig. Sobald ich hin, ist weg, dann ist wieder da. Immer wenn ich da hingucke, ist es da. Aber ich da, dann ist es scheiße. Ah, bin immer böse. Er wird auf sich selbst böse, der Arsch. Oder zum Racheengel. Boah, hast du nicht gesehen. Weil was man nicht gesehen hat, weiß man gar nicht, wo es ist. Boah, das muss aber da sein. Scheiße gelaufen. Gabriel bringt's nicht. Ariel auch nicht. Aber Emanuel, Kant. Kant bringt's auch nicht. Kant ist Vagina in Englisch. Habe ich nicht gesehen. Da ist auch keiner rausgekommen. Ganz erkannt. Und das ist die ganze Geschichte. Gott jagt hinter seinem eigenen Phantom hinterher. Seinem Abziehbild. Und dann wird er selber gejagt. Ja, jagt er sich selbst. Und manchmal ist er der Jäger, das Jagen oder das Gejagte. Immer verschiedene Stellungen. Aber nie richtig. Weil er wischt sich nie das. Wenn er sich kurz hat, ich denke, das kann es nicht sein. Das, was ich haben kann, nee. Scheiße. Loslassen. Ich muss einfach loslassen. Werde ich gecoacht. Kommt der Loslasser. Von hinten. Lass doch mal los, Junge. Das ist so einfach. Aber es macht doch keinen Spaß. Jetzt habe ich alles losgelassen. Jetzt liegt alles scheiße rum. Anpassen. Na gut. Ja. So ist jeder Schmerz ein Phantomschmerz. Ja, muss ja. Weil nur Phantom hat Schmerz. Meinst du die Natur Gottes, was das was sein ist, kann unter sich selbst leiden oder Schmerzen haben. Der Schmerz kann auch im Traum von Phantomen sein. Ein Phantom leider, ein Phantom leiden, ein Phantom, was und wem es leidet. Leider. Und weil eben das nun mal leider gar nicht existiert, kriegst du es auch nicht weg, den Scheiß. Wenn es den leider wirklich geben würde und das Leid, dann könntest du es ja abschaffen. Schaff mal was ab, was gar nicht da ist. Es ist verrückt und zugenäht. Für immer. Die Nähmaschine findet man auch nicht mehr. Macht man Neti-Neti draus. Nein, hilft auch nicht. Ja. Aber der körperliche Schmerz ist noch da. Ja, aber wie lange? Ich versuche jetzt nichts mehr zu essen. Dann gucke ich mal, wie lange der Schmerz aushält. Das ist eine alte Indianertechnik. Habe ich von gehört. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte. Und dann ist die Frage, was ist jetzt besser, Knochen oder Schmerz, Fleisch mit Schmerz? Na, ich bin noch unentschieden. Der Knochenmann oder Fleisch mit Schmerz? Was? Der ist auch nur ein Knochenmann. Fass dem meine Tasche. Nix. Nee, es ist immer, sobald es läuft, läuft es dumm. Ne? Immer dumm. Es ist bisher immer noch scheiße gelaufen. Alles, was läuft, läuft scheiße. Man möchte es immer schmieren mit Coachen und trainieren oder irgendwas, aber nein, mehr geschmiert, mehr überdreht. Man ist vollkommen überdreht. Meine Güte. Ja, bist man irgendwann mal so müde? Bitte? Bist man irgendwann mal so müde und so erschöpft? Ja, schläft man ein. Das und dann wacht man wieder auf. Das ist ja der Scheiß, wenn man wirklich weiter schlafen könnte. Wenn man wirklich auch beim Sterben sterben würde, das wäre ja noch gut. Die Hoffnung hat man ja immer noch so im Hintergrund. Irgendwie, da muss doch beim Sterben wirklich was sterben. Sonst hätte ich ja gar nicht gelebt. Was ist jetzt? Habe ich jetzt gelebt und kann sterben oder habe ich nicht gelebt und sterbe gar nicht beim Sterben? Was ist jetzt die Wahrheit? Was würdest du sagen? Ist beim Geborenwerden was geboren oder nicht? Keine Ahnung, ist geboren oder Fleisch, beide Fische? Will? Ja, kommt aus so einer Spermie und dann so ein Eichen da so, kommt, ist da Leben, ist wirklich, entsteht da Leben oder eine Kamera? Nee, die war schon vorher da. Da entsteht nichts. Mit Kameraden kommen da raus. Kameras. Lauter Kameraden mit Kameras. Die Wahrnehmung guckt aus allen raus in sich selbst. Das nennt man Kameradschaft. Vollkommen objektive Kameraden. Ganz subjektiv betrachtet. Vollkommen, ja. Objektiv, positiv. Jetzt mit iPod hinten. Hinten sitzt der Pott. Vorne ich. Ja. Man ist veräppelt von vornherein. Da ist ja auch schon angebissen vorn oben drauf. Bits and Bytes, das ist alles, was da ist. Und es beißt immer. Sobald man wach ist, beißt es. Ätzend. Da kommt was sauer man dabei. Dann ist man noch ein Appleboy hinterher. Kommt man noch beim Frühshoppen oder so. International. Wie ist der dann? Appleboy. Wie ist die Sendung mit Haften? Nee, Nein, das war... Achso, du meinst ein Appleboy. Schunkel. Ja. Der blaue Bock. Der blaue Bock. Das ist eigentlich nur, wenn der blaue Schieber mal keinen Bock hat. Ein Appleboy getrunken. Mal gern. Aber ist ein Bembel. Ein Bembel. Ja. Habe ich euch jetzt die Hoffnung ein bisschen genommen? Ja. Kannst du etwas über luzides Träumen sagen? Luzifer? Wenn der Teufel mal das Licht sieht, luzide Träume, das kann ja nur der Teufel sein. Luzifer ist ja Licht. Luzide Träume sind Klarträume, lichtvolle Träume von Gewahrsein, wo man sich gewahr ist, im Traum zu sein, dass man träumt und seine Hände leuchten, sein Kopf leuchtet. Und der Teufel an sich. Es täuscht alles. Das ist der Teufel. Hast du schon mal deine Hände gefunden im Traum? Ja, ich dachte, das ist doch die Vorbereitung für das hier. Nur drüber gelesen. Dann müssen wir doch noch mal ein paar Castaneda-Kurse. Dann müssen wir die Wahrnehmungsschulung noch ein bisschen anheizen. Ja, da gab es das auch. Diese ganzen Techniken waren eben da drauf, dass du irgendwann mal durch den Igel, also den Adler fliegst, diesen weißen Adler, was das Gewahrsein wäre, und dann hinter das die Freiheit, das Versprechen der Freiheit, wenn du im Hintergrund verschwindest. Geklärt, ego-frei, vollkommen geläutert durch den Adler, dass er dich aufnimmt, frisst und dann im reinen Gewahrsein verweilen kannst. Dann, aber der Letzte hinter. So viele luzide Träume konnte es gar nicht geben. Das war eine super Falle. Ja, hast du schon mal luzide geträumt? Nee, ich war eigentlich nur auf der Suche nach einer neuen Droge sozusagen. Du solltest erstmal mit Luzi schlafen. Dann geht die Luzi ab. Dann ist auch, da geht die Luzi ab und dann kann man auch luzide träumen. Von Luzi träumen. Nö. Aber es macht Spaß. Schnorrer bringt auch nichts, Gott sei Dank. Aber macht Spaß. Nee, man kann dann seine, die Wahrnehmung so schulen und denkst, dass man dann auch als Adler fliegt oder als Löwe sicher fährt. Oder du kannst Wahrnehmungsschulung machen und die Börsing hechelst dich irgendwo hin. Ja, das Rebirthing ist, man hechelt sich in den fünften Grad der letzten Wiedergeburt. Oder Nachgeburt. Ist das nicht Rebirthing? Nachgeburtsforschung? Wäre ich meine Nachgeburt geblieben? Oder die Torte, die man Mutterkuchen nennt? Das ist dein 0-0-Spiel. Feiert der Mutterkuchen Geburtstag? Kann man ihn in eine Kerze stellen? Oh mein Gott. Das ist so. Ich wollte nur mal zeigen, das eine verlangt das andere folgen. Das ist verrückt, ne? Ihr wolltet ja nur mal so sehen, wie ich funktioniere. Die Kiste, die hat echt, wenn da kein Kontrollmechanismus, also von Moral und Anstand herrscht, der geht ab, der Ding. Das ist luzides Träumen, aber im Wachzustand. Wie hält es mit dir aus, ne? Ja, das ist die Frage. Ich wünsche es keinem, also niemals mehr. Laterne, Laterne. Das ist auch wieder so ein Wort. Laterne. Ich komme da nicht raus. Kaffee, Latte. Alles, was diese Weinereien überall. Die begegnen dann überall. Macchiato mag ich oder mag ich nicht? Was trinke ich dann heute? Gut, noch was Ernsthaftes? Nicht, dass ich eine ernsthafte Frage möchte, aber die sind meistens am lustigsten. Das gibt das, wenn man das auf dem, so sagt, dass man sagt, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Und wenn man so die Depression erfährt, dass das ist. Wunderbar, Depression liebe ich. Im Englischen ist gut, das heißt Deep Rest. Depressed, also depressed, I'm totally depressed. Du kommst der 0-0 am nächsten und dann bist du total deprimiert, weil da ist nichts. Da hast du nichts zu holen, totale Depression, also ist aber depressed. Da ist die Ruhe an sich, depressed, die tiefste Ruhe, die du dir nicht vorstellen kannst, die du bist. Und dass du, wenn das, was du denkst zu sein, dem näher kommst, hat es keinen Sinn mehr. Sinnlos wird's. Die Sinnlosigkeit umschlingt dich. Boah, embracing, ohne Bra, mit Bra, embracing. Da kommst du dem da kommt der gedachte Brahman dem Parabrahman näher. Weil der Brahman hat ja Bra oder nicht Bra, der ist mal die Frage, bin ich oder bin ich nicht, Frau oder Mann? Bra, Bra, so ein Prahlter immer. Und der Parabrahman hat auch keine Ahnung, der braucht aber auch keine. Und dann ist der Brahman depressed. Deprimiert, der deprimierte Gott, der deprimierte Schöpfer. Och Gott, doch Gott. Der Kreator. Deprimiert. Ich habe keinen Sinn mehr in meiner Kreation. Meine Schöpfung mag ich nicht mehr. Nein, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich bin jetzt aber richtig deprimiert mit dem, was ich hier vorne gemacht habe. Ich dachte mir das ganz anders. Ich dachte, ich spiele mal ein bisschen rum, ein paar Orgasmen, durch hohle Gassen gehe ich und mache da, will ein Tell, schieße einen Apfel oder mach das. Bin mal ein bisschen zu viel nach vorne, aber nein, frustriert, komme ich nach Hause. Alles nichts drin für mich, alles flüchtig. Kaum dachte ich, ich hatte was, ist wieder weg. Nichts bleibt übrig, werde auch älter, Rückenschmerz. Vom vielen Schöpfen bin ich so erschöpft und immer noch nicht zufrieden. Boah, der deprimierte Schöpfer. Oh Gott, sagt er. Dann trifft er einen anderen deprimierten Schöpfer. Dann machen sie eine Gemeinschaft auf. Eine Depro-Gruppe. Boah, eine Göttervereinigung. Nicht eine Götterdämmerung, sondern Götterdämmerschocken machen. Ich liebe deprimierte Götter. Überhaupt die Schöpfer. Ja. Man hat sich das so ganz anders vorgestellt, als man klein war. Ne? In so einer Puppenstube sahen sie alle so hübsch aus. Meine Barbie, deine Barbie. Nein, hinter muss man selber wickeln. Schwangerschaftsstreifen, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Da kann man deprimiert werden. Und die Orange, dachte ich, hätte ich. Das sind natürlich sehr deprimierende Zustände dann. Und die Kinder machen auch nicht das, was du willst. Dann guckst du dir dein Geschöpf an und denkst, das soll ich gewesen sein. Machst einen Vaterschaftstest und unentschieden. Es ist nicht fair, ne? Man hat mit so einem guten Intentionen sein mit voller Kraft überall was reingesteckt, ganz eingebracht. Und dann schafft der Junge nur 5. Aber die Lehrerin, naja. Es ist echt ein Kreuz, oder? Sobald man Vorstellungen hat, hat man schlechte Karten. Aber man hat ja immer eine gute Intention. Oder? Man möchte immer nur Gutes. Vor allem für sich selbst. Aber jede Intention ist leider scheiße. Auch wenn sie noch so gut ist. Auch Benedikt. Benedikt. Was? Ach, der. Der Papst des Coitus Interruptus, nennen sie ihn weltweit. Ja. Weißt du warum? Nein. Er hat sich vorher rausgezogen, bevor er fertig war. Nein, ist wahr. Ja, Heide. Benedikt. Ich weiß schon. Das ist ein bayerischer Papst. Ja, da kam wahrscheinlich nichts. Bevor er gestorben ist, hat er sich vom Acker gemacht. Das macht man nicht. 600 Jahre hat das keiner gemacht. Aber die standhaften Deutschen. Das machen wir den Bayern. Norddeutsche würde nie Papst werden, weil die sind alle Protestanten. Da gibt es keine. Ja, so bin ich. Ja. So, siehst du den Protestanten an sich her? Da könnte man zum Prostestanten werden. Prost mit Tanten. Ja, wenn ihr keine ernsthaften Fragen habt, dann. Jetzt haben wir einen Franziskus, der küsst besser. Die Franzi küsste immer besser. Fragt mich lieber was, sonst schon wieder auf die Alm. Da gibt es gar Sünd. Und keine Kinder, oder doch? Gut. Ja. Noch was da hinten von der Luzi. Luzi. Irgendein Guru. Ja, Gurus sind Luzis. Die Animierdamen. Ja, Gurus animieren dich zum Meditieren oder zur Selbstfindung oder irgendwas. Das nennt man Bardamen. Ist so. Ich habe jetzt das neue Buch, ist über die Ayushta Gita. Da sagt er auch, ich sage ja immer, nicht immer, aber öfter. Meditation is it's a crime against yourself. Also wenn du meditierst über das, was du bist, bist du ein Krimineller gegen dich selbst. Machst eine kriminelle Handlung gegen dich selbst, weil du nimmst an, dass du durch Meditation dich erreichen kannst. Und damit leidest du. Also es ist eine kriminelle Handlung. Und bei ihm heißt es dann, why do you shamelessly still meditate? Also warum bist du immer noch so schamlos zu meditieren, weil das die Wurzel von Leid bedeutet. Meditieren, das muss man mal Meditierenden sagen. Und diese Bardamen, die man Gurus nennt, die dich dazu animieren, das sind luzifere Gestalten. Das sind die Verführer, die, ja, in Indien nennt man sie die sogenannten Leuchtgestalten, die sich Luzifer, also die eigentlich der Teufel sind, die dich dazu animieren, in dieser sogenannten traumhaften Teufel, also Höllen-relativen Welt, dich anzustrengen, und damit du annimmst, dass du dich anstrengen und dazu wehren kannst, was du bist. In der Wunderbar. Und in der Wunderbar, der einen dabei säuzt. Guru, Guru, Guru. Das war eine super bayerische Band. Radio, wie heißt das? Radio Bayern? Nee, Radio Gaga. Nee, ja. Wir haben auch einen Radiosong gemacht. Guru, Manni Neumeier, mit dem habe ich sogar mal gespielt. Echt? In Forst, in den 80ern hatten wir ein paar Auftritte, da hat er mitgetrommelt, mit Möbius. Da haben wir mitgespielt. Der ist ein super Typ. Ein Bayer, den ich gar nicht in Bayern vermutet hätte. Aber mit dem Namen kommt er ja nicht, kann er ja nur aus Bayern. Neumeier. Manfred Neumeier. Aber sag mal, sind dann Amanda und dieser Galata, wären das auch Vater? Nee, das sind ja keine Gurus. Die haben sich nie als Guru verstanden. Okay. Ramana, dieser Garde, es gibt einen Ranjit, es gibt sehr wenige, die gesagt, ich bin kein Guru von niemandem. Ja. Die haben immer, darum nennt man sie Satguru, weil sie kein Guru mehr sind. Sie sind einfach nur Auge in Auge mit sich selbst. Da gibt es keine Verführer mehr und keine Verführten. Die sagen dir immer, alles, was du tust, wird dich nicht zu dem machen, was du bist. Also direkte Hinweise auf, also die sprechen nicht zu irgendeinem Anhänger und sind keine Lokomotive. Also eine verrückte Idee, dass du Lokomotiv. Nee, das ist wenig gebraucht. Also die haben immer so meistens so Sätze gesagt, du musst meditieren, aber dadurch wirst du nicht zu dem, was du bist. Obwohl du schon bist, was du bist, musst du trotzdem meditieren. Obwohl du schon die Wirklichkeit bist, kannst du dich nicht verwirklichen. Und verwirklichen wäre, zu meditieren über das, was du bist. Aber obwohl du meditierst, wirst du durch das Meditieren nicht zu dem, was du bist. Aber weil du bist, was du bist, musst du meditieren über das, was du bist. Ein Grundsatz. Ja. Ein was? Ein Grundsatz. Oder zwei? Oder drei? Nee, das sind so die Hinweise. Ja. Du bist die Wirklichkeit und die Wirklichkeit kann nicht über sich meditieren. Sie kann sich nicht verwirklichen. Das sind Hinweise über deine Natur. Und das Natürliche ist, sich eben zu träumen. Also der absolute Träumer, der Parabrahman, kann nicht träumen. Weil der Traum ist nicht verschieden von seiner Natur. Also der Traum, der Träumer, das Träumen und Geträumte, was der Traum ist, ist auch das, was das Wesen des Parabrahman ist. Es gibt nichts Weites dazu. Von daher, Konzept oder nicht Konzept, damit es ein Konzept geben kann, musst du sein. Und mit Konzepten verwirklichst du dich. Und manchmal sind es halt Konzepte. Das ist dann stinkt's. Und das Konzept wäre dann, dass du in der Annahme dich befindest, dass du durch ein Konzept zu dem werden kannst, was du bist. Dann wirst du nämlich das Ganze zum Kotzen. Dann ist Arbeit drin. Und du bist das Faulste, was du dir nicht denken kannst. Fauler geht gar nicht, weil das ist deine Natur. Weil sobald du arbeiten musst und dir in der Idee bist, dass du was tun musst, um zu sagen, ist es zum Kotzen. Darum sind es Konzepte. Scheiße. Und sobald du das frisst, musst du wieder aufs 0-0. Wieder nix. Dumm gelaufen. Ja. Die Bardame ruft. Ja, die Bardame. Kai, was macht denn das für Sinn, das ganze Spiel aus deiner Sicht? Oder ein Traum? Oder wie du das braucht keinen Sinn, das ist der Sinn. Oh, was ist das ganze? Wer will es wissen? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Wer will es wissen? Also das, was... Warum nicht? Ich sage mal, warum nicht? Mehr geht nicht. Das ist, wenn überhaupt, die einzige Antwort auf das Warum. Warum nicht? Und alles, was man dann rumkaspert und rumdoktert, ist alles nur Doktorspiele. Die Nacktheit bleibt die Nacktheit, egal wie du sie anziehst. Und die ganzen Konzepte sind Anzüglichkeiten. Du ziehst dir was an, was du nicht brauchst. Aber so ein bisschen Maskerade, ein bisschen Anzüge, rein, raus. Macht es dich. Die Nacktheit ist deine Natur. Du wirst deshalb nicht bedeckt oder unbedeckt. Du bist das, was du bist, so oder so. Und der Sinn, die Sinnfrage ist eine Anzüglichkeit. Und du bist schon ein Angezogener. Das zieht dich an, weil du denkst, wenn du Sinn hättest, geht es dir besser. Oh Gott, oh Gott. Was machst du mit dem Sinn? Verkaufst ihn dann, schreibst ein Buch, erzählst ihn allen Freunden, macht das Sinn? Ja, wenn es Geld bringt, dann macht es Sinn. Wenn überhaupt, dann mach Geld. Wenn es Sinn gibt, dann nur Geld, weil das kannst du zählen. Diese ganzen anderen Scheiße, Schulterklopfen oder Liebesbeweise, ach du bist der Beste oder Dings, was willst du dafür kaufen? Mach Geld. Oh, jetzt ist aber gut. Ja. Sonne, zweites Haus. Was? Ich habe sogar den Merkur im zweiten Haus, die Venus im zweiten Haus und gegenüber den Jupiter. Was, ich bin bestrahlt. Ja. Jetzt ist er in Saturn. Ja, das ist mein Kreuz. Ja. Der ist gerade vorbei. Ich habe den vor 2 Jahren. Der ist jetzt vorbei. So ein 3 Grad rüber. Weggelaufen. Ha! Reine Masse. Ich sage euch, der zweite Saturn-Return, der putzt. Dann weißt du, ob du die Zähne geputzt hast oder nicht in deinem Leben. Der schlägt sie dir aus. Ich dachte, der wäre einfacher. Was? Ich dachte, der wäre einfacher als der erste. Nee. Mit 28 gehst du nach Osho und mit 59 gehst du zum Zahnarzt. Ist so. Frag mal die ganzen, die irgendwo mal zur Suche mit 28 oder sie sind verheiratet mit Kindern und haben keine Zeit. Aber wenn nicht, dann gehen sie zu irgendwelchen Heiligen am Berg oder Osho-Landen. Ist verrückt. Also man kann darüber denken, wenn man will, es gibt so Rhythmen. Das nennt man Astrologie, lügt auch, aber Astrologen, die logen von vornherein. Aber ich will nicht dran glauben, aber es passt. Hast du seine Zwänge? Es hat was in sich. Sieht verdammt echt aus. Ne? Ich wünschte ja, dass es nicht so wäre. Den dritten werde ich... Den willst du nicht erleben. Doch, den soll ich auch noch kriegen. Wann ist der? 29 Jahre? Mit 90 oder so. Den kriege ich auch noch. Den kriegen wir auch noch hin. Wenn ich dann noch Zähne habe. Oder ein Kreuz oder Knochen. Ja, ich wünsche mir nicht, aber du weißt ja, mich fragt keiner. Dann haben wir noch viel Spaß. Muss viele Sabbatjahre machen. Mit 90 sitzen wir auch noch da. Glaube ich schon, ja. Denn was? Motorrad. Dann haben wir noch viel Spaß, ja. Ja, wenn die Wahrsager alle recht haben. Nee. Bis 95. Wow. Und ich muss... Mutig. Wehren. Ich könnte mich wehren, wie ich will, aber möglicherweise die Art und Weise wird sich ändern. Es wird mehr Kaffeeklatsch sein. Oma, hast du Uhr an? Ich habe Uhr auf. Wir sind ja erst 10 Minuten drüber. Hat noch einer eine letzte Frage? Schon wieder. Ja, wir müssen ja den letzten rauskriegen hier. Na, kommst doch morgen wieder, oder? Es kommt doch morgen keiner wieder. Die kommen alle als wer anders. Es kommt doch nicht der gleiche wieder. Ich habe noch nie den gleichen getroffen. Eine Stunde später ist er schon wieder ganz anders. Ganz fremd. Muss man sich wieder daran gewöhnen. Sogar wenn man morgens wach wird. Man guckt den Spiegel best. Ja? Dann langsam kommt es ein. Papa. Machst du denn schon wieder? Aber da ist auch Karl. Also Karl wacht auf. Das ist ja schlimm. Ist nicht Egon oder Gustav. Nein, Karl. Hat ihr Karl, wacht Karl auf. So, in dem Sinne, morgen treffen wir uns mit anderen wieder. Okay. Kommt gut.